Über 60 Jahre ist es her, seit der Krieg zwischen Frankreich und Algerien ein Ende fand und Algerien unabhängig wurde. Nur langsam und widerwillig, so scheint mir, stellen sich die europäischen Kolonialmächte ihrer Vergangenheit. Langsam nur gestehen wir uns das Ausmaß der rücksichtslosen Gewalt und Brutalität ein, mit denen wir große Teile der Welt unterworfen und Millionen Menschen getötet und ausgeraubt haben. Und nur langsam nehmen wir wahr, dass diese Vergangenheit das Leben der Menschen in den ehemals besetzten Gebieten bis heute prägt. Und das Verhältnis zu den ehemaligen Besatzern. Nun ist Geschichte komplex und lässt sich nur sehr grobkörnig über diesen einfachen Leisten schlagen. Aber meist geht man doch nicht fehl, wenn man von dieser Vorgeschichte ausgeht. Es ist nicht einfach, sich unvoreingenommen und auf Augenhöhe zu begegnen. Aber das muss unser Ziel sein. In der Langen Nacht zieht Klaus Leggevi eine Art Summe seines Nachdenkens über das von ihm geliebte Algerien, seine Entwicklung und seine Beziehungen zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. 8 Jahre hatte der Unabhängigkeitskrieg gedauert, von 1954 bis 1962, und war mit großer Gewalt geführt worden. Einer der Gründe liegt darin, dass sich in Algerien Millionen von Siedlern angesiedelt hatten, die an der kolonialen Herrschaft Frankreichs hatten festhalten wollen. Nur nach großen Opfern erreicht das Land die Unabhängigkeit, aber die Befreiung gelang nur halb, so formuliert Klaus Leggevi. Denn an die Stelle der Herrschaft der Kolonialmacht trat die eines diktatorischen Einparteienregimes. Aber immer wieder regt sich Widerstand in Algerien gegen die Herrschaft der ehemaligen Befreiungsfront. Immer wieder fordern neue Generationen Teilhabe an der Macht und fordern bessere Entwicklungschancen für sich und ihre Familien. Dabei spielen der Fußball und die Musik eine prominente Rolle. Seien Sie gespannt auf die Lange Nacht über Algerien von Klaus Leggevi. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über den Schriftsteller Hans Falladar, den in meinen Augen großen Sozialchronisten Deutschlands in der Weimarer Republik. Seien Sie gespannt. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Zu entdecken ist in dieser langen Nacht ein bei uns wenig bekanntes, so schönes wie oft traurig stimmendes Land, Algerien. Ein kurzer Steckbrief. Algerien, arabisch Al-Jazair, ist das größte Land Afrikas, fast 7-mal so groß wie Deutschland. Es erstreckt sich von dem fruchtbaren Küstenstreifen am Mittelmeer bis in die trocken heißesten Zonen der Sahara. Dort lagern noch lange nicht ausgeschöpfte Quellen an Erdöl und Erdgas, die eine weiter wachsende Bevölkerung, derzeit knapp 50 Millionen, nicht reich gemacht haben. Das 1962 unabhängig gewordene Land schlug einen sozialistischen Kurs der Industrialisierung ein, war eine Führungsnation der blockfreien Staaten und ist ein harter Gegner Israels. Geglückt ist die Befreiung des algerischen Volkes jedoch nur halb. Es herrscht ein autoritäres Regime aus Militärs, Sicherheitsdiensten und zur Bürokratie erstarrten alten Kämpfern der Nationalen Befreiungsfront FLN. Mehrere Anläufe einer Demokratisierung sind stecken geblieben. Das Land bietet höchst abwechslungsreiche Naturschönheiten, ist aber kaum für den Massentourismus geöffnet. Aus Europa kommen vor allem Geschäftsleute. Nach Europa und zurück herrscht seit Jahrzehnten ein reger Pendelverkehr algerischer Arbeitsmigranten und ihrer Familien. In Deutschland assoziiert man Algerien mit dem blutigen Kolonialkrieg zwischen Algerien und Frankreich, der vor 70 Jahren, am 1. November 1954, vom Front de Libération Nationale, der Nationalen Befreiungsfront FLN, ausgerufen wurde und nach algerischen Angaben bis zu 1 Million Menschen das Leben gekostet haben soll. Mit der Unabhängigkeit am 5. Juli 1962 endete eine elendlange Kolonialzeit, die 1830 mit der Besatzung durch 37.000 französische Soldaten in der Bucht von Sidi Farrasch begonnen hatte. Frankreich-Algerien, das ist die historische Zentralachse über das Mittelmeer hinweg. Die Erinnerung an Kolonisation und Befreiungskrieg beschäftigt beide Gesellschaften, die dabei durch Hunderttausende algerischer Migranten auch nach mehr als 60 Jahren Unabhängigkeit eng miteinander verflochten sind. Es gibt eine wenig beachtete Abzweigung von der Zentralachse. Deutschland und die Deutschen sind mit dem nordafrikanischen Land enger verbunden, als sie meinen. Dieses Dreiländereck soll der virtuelle Ort der langen Nacht sein. Sie erzählt, nicht immer chronologisch, die Etappen der Kolonialisierung und des antikolonialen Widerstands von 1830 bis 1962 und die postkoloniale Geschichte des unabhängigen Landes samt der schwarzen Jahre des islamistischen Terrors in den 1990ern, der wohl noch einmal 100.000 Menschen das Leben kostete. Die Kernfrage ist, wie und warum eine so große Sehnsucht nach Befreiung in solcher Unfreiheit enden konnte. Und wie auf der anderen Seite doch immer wieder der Freiheitswille der algerischen Gesellschaft durchbricht und auf Dauer nicht zu unterdrücken sein wird. Das zeigte zuletzt die von jungen Algerierinnen und Algeriern getragene Demokratiebewegung Hirak. Rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours la vie d'Aloca. Ouais, Chica passe au local, je suis un démon magnifique. Ça sera toujours nous les coupables, coupables d'être africains. Coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Malige, c'est écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Mais les autres et leurs fils, ils nous ont tout pris. Donc moi, je vais voler chez les riches comme mon frère Pati. La la la la. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Il veut pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Soul King, der aktuelle Superstar der algerischen Jugend im In- und Ausland, singt vom Leben mitten im Kleinkrieg, in der Guerilla, die er in einem Wortspiel in Algeria moduliert, um sein Leiden in Algerien und seine Liebe zu Algerien zu bekunden. Hirak heißt Bewegung. Auf Arabisch kommt von Haraka. Das heißt, sich bewegen. Es ist eine spontane Jugend, vor allem Jugendbewegung. Das entstand durch die Krise des Bouteflika-Regimes. Im Prinzip angefangen 2014 sich zu bewegen gegen dieses Regime, was ja 20 Jahre lang gedauert hat. Und dann spontan hat sich zu einer gesamtalgerische Bewegung und betraf oder bewegte breite Schichten der Gesellschaft in Gesamtalgerien. Und dass diese Wucht war einmalig in der Geschichte der Nachkriegszeit Algeriens, dass in alle Teilen Algeriens und alle Schichten Algeriens sich auf die Straße bewegt haben, gegen das Regime Bouteflika zu protestieren, Demokratie zu fordern, gegen Korruption. Und begann Februar 2019, hat immerhin 2 Jahre lang gedauert, jeden Freitag und jeden Dienstag für Studierende, das leider durch die Pandemie ein Ende gemacht wurde. Rashid Weissa wird uns als Algerien-Experte durch die Nacht begleiten. Ich bin seit 2008 Professor für Politik des Nahen Mittleren Ostens und Nordafrika an der Universität Marburg. Lebe in Deutschland seit Februar 1993. Ich bin geboren in Algerien, in der Kabylei. Dort habe ich meine Schulzeit gemacht und Abitur und auch 3 Jahre versucht, Arzt zu werden. Dann doch gescheitert und nach Deutschland gekommen, wegen dem Bürgerkrieg. Ja. Also ich bin quasi Flüchtling. Der Hirak hat eine neue Stimme in der algerischen Politik zu Gehör gebracht. Charakteristika der Hirak-Bewegung ist das wirklich der Präsenz der Frauen. Also die größte Demonstration fand am 8. März 2019. Insofern diese Frauenelement und ein Hirak ging jeden Freitag Familien zu Demos. Das ist eine Familiensache geworden, also eine ernste Sache. Wenn es eine Familiensache im algerischen Kontext ist, das ist zu ernst. Und das ist friedlicher. Das ist auch eine wichtige Charakteristika. Das ist eine friedliche Bewegung im Vergleich zu 1988, die ja doch etwas Gewaltpotenzial in sich hatte. 1988 hatte sich ein sogenannter Brotaufstand, es ging allgemein um gestiegene Lebensmittelpreise, zu einer Art arabischen Vorfrühling entwickelt und wurde mit Panzern niedergeschlagen. Nachdem die Welle des eigentlichen arabischen Frühlings von Tunesien bis Syrien an Algerien vorübergegangen war, gingen 2019 dann einige Monate lang Hunderttausende auf die Straßen von Algier und vielen anderen Städten des Landes. Die Empörung über die Absicht des todkranken Präsidenten Abdelaziz Bouteflika für eine 5. Amtszeit zu kandidieren, wuchs sich zu einer generellen Abrechnung mit der korrupten Autokratie aus, die das Land seit Jahrzehnten beherrscht. Bouteflika, zum Gespött der Straße geworden, trat ab. Aber die Machtklicke fing sich. Für ihre Machtsicherung nutzte sie die höheren Einnahmen, die ihnen die durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg gestiegenen Energiepreise bescherten. Und das ging einher mit einer schärferen Kontrolle des Alltagslebens, die vor allem der Jugend das Leben vergällt. Für sie erhob der Rapper Soul King seine Stimme, der heute Säle von Paris bis New York füllt und auch in Deutschland populär ist. Von ihm stammt auch der Song La Liberté. Die Freiheit, sie beginnt in unseren Herzen. Eine 2019 aufgenommene Ballade. Eine Hymne des Hirak, der algerischen Protestbewegung. Sulkings Popularität hat übrigens mit Fußball zu tun. Ihn inspirierte nämlich Ulid El Baja, die größte Fanvereinigung des Fußballvereins USMA, der Union Sportive de la Medina d'Alger. Die Ballade La Liberté stammt aus der Fankurve dieses Vereins, die bei Torerfolgen, aber auch außerhalb der Stadien, Ultima Verba angestimmt hat. I give you. haben die Sonne über uns verdunkelt und sie haben unser Blut gesaugt, genau wie sie das Öl gesaugt haben. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Die Kurve, sie fordert sie. Auf dem Fußballplatz und auf den Straßen wurde daraus erneut eine Ode an die Freiheit, die viele in ihrem Herzen tragen und die aller Unterdrückung und Willkür zum Trotz nicht unterzukriegen ist. Dieses Narrativ der Freiheit verbindet Algier und viele arabische Frühlinge mit Kiew, Hongkong, Dakar und Caracas und lässt an viele ältere Freiheitsbewegungen der Geschichte denken. Auf den engen Zusammenhang von Fußball, Populärkultur und Politik in Algerien, wo alles politisch ist, kommen wir später zurück. Hier hört man eine ganz andere Melodie, den Militärmarsch Kassaman, die Nationalhymne des 1962 unabhängig gewordenen Algerien, die 1956 ein Kämpfer im Gefängnis gedichtet und ein ägyptischer Komponist vertont haben. Das ausgebrachte Gelöbnis ist so pathetisch wie viele Nationalhymnen, die an Befreiungskämpfe erinnern. Hier an den Guerillakrieg gegen die französische Kolonialmacht. Wir schwören beim zerstörerischen Blitzstrahl, bei den Strömen reinen Bluts, die vergossen wurden, bei den heiter wehenden Fahnen, die stolz auf den hohen Bergen wehen, dass wir uns erhoben haben und ob wir nun leben oder sterben werden. Und wir beschlossen, dass Algerien leben soll. So sollt ihr bezeugen. Schreiben wir den Steckbrief weiter. Die 132 Jahre währende Kolonialzeit unter französischer Besatzung begann 1830, als Frankreich das zum Osmanischen Reich gehörige Gebiet an der nordafrikanischen Küste militärisch zu erobern begann, kommerziell ausbeutete, die Bevölkerung misshandelte und vor allem 1 Million Menschen aus Frankreich und dem Mittelmeerraum dort ansiedelte. Und nicht nur in den letzten 8 Jahren vor der Unabhängigkeit einen Vernichtungsfeldzug führte, bei dem zigtausende Siedler wie auch Menschen der angestammten Bevölkerung vertrieben, gefoltert, getötet und traumatisiert wurden. Die dritte Strophe klagt das an. O Frankreich, die Zeit der Unterdrückung ist vorüber. Wir schlossen sie wie ein Buch. O Frankreich, die Zeit der Abrechnung ist gekommen. So bereite dich auf unsere Antwort vor. Mit unserer Revolution endet das leere Geschwätz. Und wir beschlossen, dass Algerien leben soll. So sollt ihr bezeugen. So sollt ihr bezeugen. So sollt ihr bezeugen. So klingt ein Narrativ der Befreiung, verbunden mit der Hoffnung auf eine selbstbestimmte, friedliche Zukunft. Gleich nach dem Beginn des Befreiungskrieges am 1. November 1954 bereiste der spätere sozialistische Präsident und damalige Innenminister François Mitterrand die Kolonie und erklärte den Aufstand schon für gescheitert, um dann in der Nationalversammlung an die Größe Frankreichs zu erinnern. Von Flandern bis zum Kongo setzt sich das Gesetz durch, und dieses Gesetz ist französisch. Soll Algerien den Kreis dieses Weltgürtels schließen, der seit 15 Jahren gegen die Nationen rebelliert, die sie angeblich bevormunden? Nein, das wird es nicht, denn Algerien ist zufällig Frankreich. Frankreich von Dünkirchen bis Tamanrasset. Die frappierende Überheblichkeit kolonialer Expansion, die sich für einen Sozialisten fraglos aus dem Anspruch der Universalität der französischen Aufklärung ableitete, wird bei einem Blick auf die Landkarte klar. Dünkirchen als nördlichster Punkt des Hexagons liegt am 51. Breitengrad Nord. Tamanrasset, die größte Oase tief im Süden der Sahara, 4.400 Kilometer weit weg auf dem 22. Breitengrad. Aber Mitterrand blieb unerbittlich. Algerien ist Frankreich und die einzige Verhandlung mit dem algerischen Volk ist der Krieg. Im Juni 1958 reist der frisch gekürte Staatspräsident Charles de Gaulle nach Algier, stellt sich vor die jubelnde Menge und versichert ihr: Ich habe euch verstanden. Je vous ai compris. Das galt einem französischen Algerien, für das er anfangs ein glühender Verfechter war. Doch 1962 war es genau dieser Charles de Gaulle, der nach langwierigen Waffenstillstandsverhandlungen am Genfer See im Sommer 1962 die Unabhängigkeit Algeriens aushandelte, anordnete, die Kolonie zu räumen und einen großen Exodus der Siedler, etwa 1 Million sogenannter Pieds Noirs, einleitete. Die von de Gaulle geschaffene Fünfte Republik war auf den Trümmern dieser Kolonie entstanden und zu ihren bis heute anhaltenden Belastungen zählt, dass die dort von der Armee und von Terroreinheiten begangenen Verbrechen lange verleugnet, ihre Täter amnestiert und der Krieg als Spezialoperation verharmlost wurde. Der Ruf des Vaterlandes ertönt von den Schlachtfeldern. Erhöre ihn und folge seinem Ruf. Lass es mit dem Blut der Märtyrer schreiben und sei bereit für zukünftige Generationen. O Ruhm, wir strecken dir unsere Hand entgegen und wir beschlossen, dass Algerien leben soll. Die Beziehungen zwischen Algerien und Frankreich entspannten sich nie ganz. Per Präsidialdekret erhob der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune 2023 die gegen Frankreich gerichtete und selten gespielte dritte Strophe der Nationalhymne zum Pflichtteil bei offiziellen Anlässen. Ein Affront gegen Staatsbesuche von der anderen Seite des Mittelmeeres, den man bei Emmanuel Macrons dreitägiger Staatsvisite unterlassen hatte. Der Ruf des Vaterlands ertönte nicht erst 1954. Die algerische Nationalbewegung hatte sich schon im 19. Jahrhundert formiert. Den Vater der algerischen Nationalbewegung, Amir Abdelkader, haben Deutsche schon bei einem deutschen Bestsellerautor, bei Karl May, kennenlernen können. 1807 in Algerien geboren, organisierte der Islamgelehrte Abdelkader nach einer Pilgerfahrt nach Mekka in den 1830er und 1840er Jahren den Widerstand der Stämme gegen die französische Kolonialmacht und errichtete in den nicht besetzten Gebieten eine Zivilverwaltung. Zu Hochzeiten standen ihm 50.000 Kämpfer zur Verfügung, die einen effektiven Guerillakampf gegen die Armee führten, bis der französische General Thomas Robert Bugeaud den Widerstand mit einem regelrechten Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung brach. Abdelkader wurde gefangen genommen und im Schloss Amboise an der Loire interniert. Dort schrieb er gelehrte Werke zur Verteidigung des Islam und wurde ein auch international anerkannter Exilant. Doch existierte vor der französischen Besitzergreifung Algiers im Jahr 1830 überhaupt eine algerische Nation? Das ist eine schwierige Frage. 1830 gab es einen territorial definierten Staat, ist nein. Aber Deutschland gab es auch nicht und Italien auch nicht. Selbst USA war gerade mal oder hat angefangen, sich zu formieren. Aber wenn es eine Bevölkerungsgruppe mit ähnlicher Geschichte, ähnliche Ressentiments, ähnliche Sprache, eventuell Religion und so weiter gemeint ist, dann ja. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron war in ein großes Fettnäpfchen getreten, als er solche Fragen im Herbst 2019 aufwarf und unterstellte, das Regime in Algier nähere eine, wie er sich ausdrückte, Erinnerungsrente. Aus der Annahme, Algerien habe es schon vor der französischen Kolonisation gegeben, die zu Unrecht allein für die späte Nationenbildung und postkolonialen Zustände verantwortlich gemacht werde. Was ab 1830 geschaffen wurde, ist ein algerisches Frankreich. Wie auch immer. Die meisten Algerier beharren energisch darauf, dass ihre kollektive Identität schon vor 1830 bestand, dass sie die Kolonisation überdauert und sich als arabisch-islamische Einheit wiederhergestellt hat. Aber ist nicht Dieser forcierte Nationalismus genau der Grund, warum es wiederholt Spannungen zwischen Menschen arabischer und kabilischer Herkunft gab und weiterhin gibt. In der Kabylei, einem Küstenstreifen östlich von Algier, leben Nachfahren von Berbervölkern mit einer eigenen Sprache, Tamazight. Und darüber hinaus, liegt es nicht an dieser identitären Verengung, wenn heute kaum noch Christen, Juden und andere Religionsangehörige in Algerien leben? Und ist ein rigides Verständnis nationaler Einheit eventuell auch der Grund, warum Algerien einer maghrebinischen Kooperation mit seinen Nachbarn Marokko und Tunesien so wenig abgewinnen konnte? Am Beginn der Kolonisierung stand ein diplomatischer Skandal, der sich 1827 im Palast des Deis Hussein in Algier zutrug. Dey hieß der Statthalter des Sultans Mahmud II. Im Osmanischen Reich, das sich damals noch über das gesamte östliche Mittelmeer erstreckte und fast bis zum Atlantik reichte. Doch seine imperiale Macht bröckelte. Piraten machten das Mittelmeer unsicher. Napoleon hatte den westlich-kolonialen Anspruch auf das Mare Nostrum unterstrichen. Koloniale Ambitionen hatte Frankreich unter Karl X. Damals eigentlich noch nicht. Aber ein Zwischenfall im Jahr 1827 leitete die sukzessive Besetzung Nordafrikas ein. Dey Hussein hatte bei einem Empfang aus Anlass des Ramadan den französischen Konsul Pierre Duval eingeladen und forderte von ihm die Rückzahlung von Schulden, die Napoleon für seine Feldzüge bei algerischen Händlern gemacht hatte. Duval erklärte, dass seine Regierung auf keinen Fall antworten würde, weil sie es für unnütz hielte. Woraufhin Dey Hussein dem Konsul 3 Streiche mit seiner Fliegenklatsche verpasste und ihn aus dem Palast verwies. Dem aufziehenden franko-algerischen Zerwürfnis wohnte schon damals ein deutscher Landsmann bei. Beobachtet und überliefert hat dieses Spektakel nämlich ein Abenteurer, der aus Rheinhessen stammende, von algerischen Seeräubern entführte und am Hof als Leibsklave gehaltene Arzt Simon Friedrich Pfeiffer. Er mutmaßte einen inszenierten Skandal, der Frankreich 1830 eine Seeblockade von Algier ermöglichte und weitere Militäroperationen nach sich zog, durch die dann bis 1848 ein großer Teil des heutigen Territoriums erobert wurde. Populär war diese Expedition zunächst nicht. Aber vor allem Marseille-Händler profitierten von dem Schiffsverkehr, der sich durch die gleichzeitige Verbreitung von Dampfschiffen enorm beschleunigte und vervielfachte. Damit war gewissermaßen hinterrücks die Tür für die Expansion einer Kolonie spezieller Art geöffnet, die nicht nur aus Handelsstützpunkten bestand, sondern von 1840 und vor allem 1870 an Siedler in großer Zahl dauerhaft anzog, also eine europäische Parallelgesellschaft in Nordafrika etablierte. Das Mittelmeer war zu einem großen See geschrumpft. Frankreich und Algerien waren von nun an in einem gemeinsamen Schicksal vereint. Die Zahl der Schwarzfüße stieg bis 1962 auf über 1 Million. Die umgekehrte, zunächst eher saisonale und temporäre Arbeitsmigration in Richtung französischer Metropolen vollzogen über die Jahre hinweg mehrere hunderttausend arabischer und kabilischer Familien. Die Kolonisierten blieben auch als französische Staatsangehörige Bürger zweiter Klasse. Die lächerlich wirkende Petitesse des Streichs mit der Fliegenklatsche hatte sich zur schreienden Ungerechtigkeit ausgewachsen. Zurück in Algier. In den malerischen Basaren und maurischen Cafés hört man die Schritte eines französischen Regiments, dessen kriegerische Akzente mit den bizarren Rhythmen und sehnsüchtigen Melodien des Orients kontrastieren. So malte der französische Komponist Camille Saint-Saëns am Ende des militärischen Feldzugs ein musikalisches Bild von Algerien. Thank you. Überall im Westen fallen derzeit Statuen großer weißer Männer, von Kolumbus über Kant bis Churchill. Noch nicht verzeichnet wurde ein Denkmalssturz von Alexis de Tocqueville. Dessen berühmtes Demokratiebuch von 1835 erklärt Amerikanern bis heute ihr eigenes Land und enthielt ein entschiedenes Votum gegen die Sklaverei. Weniger bekannt ist, was der in allen politischen Lagern gern zitierte Adelige über Algerien geschrieben hat, das sich Frankreich damals mit militärischer Gewalt aneignete. Dazu gab der Reisende und Rapporteur zeittypische Urteile ab, die ihn als einen Urvater des Liberalismus dauerhaft hätten kompromittieren können, jedenfalls alles andere als Vogue sind. Tocqueville befürwortete die Kolonisierung Algeriens mit Schwert und Pflug, darunter die brutalen Methoden des zitierten Generals Bugeaud. Ich widerspreche in Frankreich Menschen, die ich achte, die sagen, es sei schlecht, dass man Ernten niederbrenne, Speicher ausräume und letztlich sogar Unbewaffnete, Frauen und Kinder in Gewahrsam nehme. Ich halte das für leidige Notwendigkeiten, denen sich jedes Volk, das gegen Araber Krieg führen will, beugen muss. Tocqueville unterstützte diese einzige in Afrika mögliche Art von Krieg und geriet als zuständiger Algerien-Berichterstatter der Deputiertenkammer in einen unauflöslichen Widerspruch zu seinen ansonsten liberalen Ansichten und ethischen Positionen. Dabei stellte sich Tocqueville einen Lernprozess vor, der Okzident und Orient annähern und letztlich verschmelzen sollte. Dieser Traum platzte mit Bugeauds Politik der verbrannten Erde, die mit Razzien, Menschenjagden, Folter, Vergewaltigung, Plünderung, Enteignung und Vertreibung vorging, was Tocqueville aber weiter als ärgerliche Notwendigkeiten eines Überlebenskampfes rechtfertigte. Eine Besiedlung komme nun einmal nicht ohne vorherige totale Unterwerfung der angestammten Bevölkerung aus. Hier verstieg sich der liberale Nationalist zu einem exterministischen Rassismus. Das arabische Element sollte verschwinden. Bevor nun aber seine Büste vom Sockel gestoßen wird, sei die dritte Etappe gewürdigt, nämlich die Ernüchterung des aus dem politischen Alltagsgeschäft zurückgezogenen Mannes und seine immer noch halbherzige, in sich widersprüchliche Ratlosigkeit. Er sieht genau, was der Krieg materiell und moralisch angerichtet hat, unterstützt aber das Apartheid-Regime der Siedlergesellschaft. Andererseits fürchtet er, die brutalisierten Afrika-Offiziere könnten das zivile Leben in der Metropole zerschlagen und eine zäsaristische Militärdiktatur errichten. Das ganze algerische Drama wird hier luzide vorgezeichnet. Übrigens stehen auch die Bugeaud-Denkmäler in vielen französischen Städten noch unversehrt. Wir hatten keine klare Vorstellung, weder über die verschiedenen Rassen, die das Land bewohnten, noch ihre Sitten. Wir verstanden nicht ein Wort der Sprachen, die diese Völker sprachen. Das Land selbst, seine Quellen, Flüsse, Städte und sein Klima waren uns unbekannt. Ganz im Gegensatz dazu findet sich eine schwärmerische Verehrung der Araber und des Islam bei den meinungsbildenden Exponenten der konträren historischen Denkschule der Saint-Simonisten, der Anhänger des Grafen Henri de Saint-Simon, der einen utopischen Sozialismus propagierte. Sie malten sich den Orient als authentischen Gegenentwurf zur kalten, utilitären und gewaltsamen Moderne aus, wo sich Vernunft und Religion neu vermählen sollten. Der wie ein Messias verehrte Père Enfantin und sein Schüler Thomas Urbain, ein schwarzer Abkömmling einer Sklavenfamilie in Guyana, bereisten den damals noch unter osmanischer Herrschaft stehenden Nahen Osten, konvertierten zum Islam und ehelichten minderjährige Muslime. Enfantin propagierte den Bau des Suezkanals. Urbain diente General Bugeaud als Dolmetscher. Als Arabophile widersprachen sie jedoch der rabiaten Eroberungs- und Assimilationspolitik der weißen Siedler in Algerien. Urbain wollte als Gotterwählter die muselmanischen Rassen führen. Das ging einher mit einer konträren Schmähung der Juden, in denen er Verfechter eines nihilistischen Materialismus sah. Er befürchtete, diese Parias könnten Frankreich von der angestrebten Liaison mit der arabisch-islamischen Welt abhalten. Urbain, der sich in seiner Orientbegeisterung den zweiten Vornamen Ismail zulegte, aber den Sklavenhandel in Nordafrika tolerierte, avancierte zum Berater des ebenso arabophilen Napoleon III., der sich 1852 an die Macht geputscht hatte und das Imperium seines Onkels Bonaparte nun als ein arabisches Königtum fortträumte und dabei die Muslime in den goldenen Käfig der Apartheid einschloss. Das war das paradoxe Resultat des Personalstatuts von 1865, das die religiöse und kulturelle Eigenart der Einheimischen anerkannte, sie aber zu Bürgern zweiter Klasse degradierte. Konservative Muslime nahmen das hin, weil die Alternative, die Unterwerfung unter den Code Civil, ihnen Privilegien wie Polygamie, die einfache Scheidung durch das Verstoßen der Gattin, das patriarchale Erbrecht und die Möglichkeit zum Sklavenhandel genommen hätte. Das diskriminierende Statut hob erst Charles de Gaulle 1947 auf. Frauen bekamen aber weiterhin keine gleichen Rechte, weil das als unislamisch galt. Übrigens hat die Vierte Republik auch erst 1944 den Französinnen das Wahlrecht verliehen. Die arabophile Episode war aber schon mit der Abdankung Napoleons III. 1870 zu Ende gegangen. Man kann ihr immerhin zugutehalten, dass während ihrer Dauer die französische Armee Eingeborene vor dem rabiaten Zugriff der Siedler zu schützen suchte. Die 1833 eingeführten Bureau Arabe bildeten als Instrument indirekter Herrschaft einen Kontrapunkt zum ausbeuterischen Kolonialismus der Siedler, unter denen es auch durchaus echte Freunde von Juden und Arabern gab. Die Besiedlung größerer Territorien war eher die Ausnahme im europäischen Kolonialismus, der typischerweise auf Ausbeutung wirtschaftlicher Ressourcen durch eine indirekte Herrschaft unter Einschluss einheimischer Eliten aus war. Die größte Siedlungskolonie waren die Vereinigten Staaten, die, genau wie Kanada, Australien, Argentinien, Paraguay, Chile und Südafrika, von diversen europäischen Einwanderergemeinschaften besiedelt wurden. Und eben Algerien, neben der Kapkolonie die größte Ansiedlung von Europäern in Afrika, übrigens nicht nur von Franzosen, sondern von Familien aus vielen Mittelmeerregionen von Spanien über Italien bis Malta. Das Beharren der Pieds-Noirs auf der Erhaltung der Algerie française ist damit ebenso ein verbreitetes historisches Muster wie die Wucht des Widerstands dagegen. Radikale Kräfte auf beiden Seiten scheuten nicht vor Gewalt und Terror zurück. Diese Gewalt zwischen den Gruppen ist wohl auch der Grund für die Radikalität der Enteignung und den Exodus der Siedler im Sommer 1962 und die Ausrichtung der Republik Algerien als eine arabisch-islamische Republik, die damit ihre Distanz zum Westen und zum Liberalismus ausdrücken wollte, der in der Kolonisierung seine Seele verloren hatte. Wer in der ostalgerischen Stadt Stief dem Flugzeug entsteigt, erblickt über der Ankunftshalle das Datum des 8. Mai 1945, nachdem der Flughafen benannt ist. Der deutsch-israelische Historiker und Orientkenner Dan Diener erklärt, warum. Viele Algerier, aber auch Marokkaner und andere waren in den französischen Kolonialstreitkräften, kämpften auf Seite des Freien Frankreichs, waren beteiligt an den Kämpfen in Italien und an anderen Orten. Und als der Krieg beendet war, hatten sie nicht nur den Eindruck, sondern es war auch eine Tatsache, dass sie um die Früchte ihres Einsatzes gebracht wurden, nämlich auch für sich gekämpft zu haben. Und der 8. Mai führte ja zu einem gewaltigen Massaker, der mit dem Ort Sétif in Verbindung gebracht wird, in dem Algerier auch den Sieg über die Achsenmächte und vor allem über Nazi-Deutschland begingen mit Fahnen der Alliierten, aber auch mit der eigenen Fahne. Und dies sollte nicht sein. Und sie wurden niedergekartätscht und auch die französische Marine trat ein. Und es kam zu Tausenden und Abertausenden von Toten. Das ganze Massaker zog sich ja über 14 Tage etwa hin. so dass der 8. Mai hier in einer ganz anderen Weise befleckt ist. Man könnte fast sagen, es ist fast wie ein Einfallstor für das, was man vielleicht als Weltgeschichte betrachten und begreifen könnte. Der Gedenkstein für Saal Bouzid, das erste algerische Opfer in Stief, macht die globalgeschichtliche Bedeutung des 8. Mai 1945 sinnfällig. Der Tag bedeutet in Deutschland die bedingungslose Kapitulation, in Frankreich die Befreiung von Nazi-Deutschland, in Algerien die Fortsetzung ihrer Unterdrückung. Damals bekamen die Kolonialvölker von Rabat bis Hanoi demonstriert, dass ihre Mitwirkung an der Niederringung Hitlers und Japans keinen Lohn finden würde. Die Wochenschauen in den französischen Kinos berichteten darüber, als seien die Gewaltakte von Soldaten und Zivilisten berechtigte Reaktionen auf Übergriffe gewalttätiger Untermenschen. Nur wenige Zeitgenossen haben kritisch Stellung genommen, allen voran der in Algerien als Kind einer Siedlerfamilie aufgewachsene Schriftsteller Albert Camus. Wie der Historiker Benjamin Stora im Interview mit dem französischen Sender France 24 konstatierte. Et puis Albert Camus, qui a protesté vigoureusement contre ces massacres en disant que les Algériens étaient considérés comme inférieurs, comme des appartenant à une sous-humanité. Und Stora, ähnlich wie Camus in der Kolonie aufgewachsen, stellt die Verbindung in aller Deutlichkeit her. Mit dieser Orgie der Gewalt am 8. Mai 1945 war das Ende der Kolonialherrschaft programmiert. Frankreich kehrte gewissermaßen nach Europa zurück und konnte ein Jahrzehnt später, den 8. Mai, zum Eckpunkt einer deutsch-französischen Aussöhnung deklarieren. Und noch eine Lehre hat dieser fatale 8. Mai. Wer islamistischen Terror und die Entfremdung zwischen dem Westen und der arabischen Welt beklagt, bedenke diesen ersten, abrupt gestoppten arabischen Frühling. Frankreichs Regierungen haben Jahrzehnte benötigt, um sich ihrer Verantwortung für die brutale Repression des Verlangens nach Unabhängigkeit zu stellen. Systematische Folter, Enteignungen und summarische Erschießungen inbegriffen. Spät griff Präsident Hollande eine Beobachtung auf, die Albert Camus zum 8. Mai 1945 notiert hatte. Frankreich habe die Menschenrechte nicht vor dem Faschismus retten und sie der einheimischen Bevölkerung verweigern können. Erstmals im April 2015 fand sich ein Regierungsmitglied, der für Veteranen zuständige Staatssekretär, zu einer offiziellen Visite ins Tief ein. Die falsche Rücksicht hat innenpolitische Gründe. Sie gilt den Pieds Noirs, den 1962 ins Mutterland geflüchteten Siedlern und ihren Nachkommen, aus denen sich in Südfrankreich ein guter Teil der Wähler des Front National rekrutiert. Algeriens Fußballmannschaft, genannt die Ver oder auch Fenex, Wüstenfüchse, wurde 2019 frenetisch gefeierter Afrikameister. Dieser Triumph hat eine lange, sehr politische Vorgeschichte, in der ein im Ursprung englisch-protestantisch-weißer Elitensport in der Kolonie unter verarmten Arabern und Berbern attraktiv wird. Diese Vorgeschichte zeigt, wie in der algerischen Liga die kolonialen Hierarchien auf den Kopf gestellt werden, wie dabei eine zunehmende ethnische Spaltung, die dem Sport in der Regel zugeschriebene Fähigkeit, Völkerfreundschaft zu stiften, erstickte, wie der FLN den Fußballsport zum Kriegsschauplatz machte und ein ordentlicher Spielbetrieb ausfiel. Die Trikotfarben Weiß, Grün und Rot sind für Muslime von besonderer Bedeutung. Sie repräsentieren die Nationalfarben und signalisieren die islamische Nationenwerdung, die bei Fangesängen laut und deutlich artikuliert wird. Daniel Cohn-Bendit, Grünen-Politiker, Revolutions- und Fußballkenner. Da gibt es die berühmte Geschichte. Es gab Algerier, die in Frankreich spielten, auch in der Nationalen. Einer der berühmtesten war Mekloufi. Und in dem algerischen Befreiungskampf sind einige Spieler, darunter Meglufi, der Nationalspieler war, dann einfach illegal rüber zu der FLN, weil die im Befreiungskampf eine eigene Fußballmannschaft aufgebaut haben. Und die wollten dann als Zeichen ihrer Unterstützung für die Befreiungsbewegung in der Mannschaft von der FLN spielen. Die sind natürlich sofort vom französischen Verband ausgeschlossen worden, von der Nationalmannschaft ausgeschlossen worden. Und Meclouffi ist einer der großen Symbole, wenn man will, der Befreiungsbewegung. Das heißt, emotional war das enorm wichtig für die FNL, dass sie nicht nur kriegerisch daherkommen, sondern als gesellschaftliche befreite Alternative zur Frankreich. Und dass ein Nationalspieler sich hinwendet zur algerischen Befreiungsfront, das war politisch ein Riesenerfolg für die FLN. Die Überläufer wurden Dribbler für die Unabhängigkeit genannt und dienten, ganz entgegen den üblichen Starallüren individueller Spieler, als namenlose Vertreter des Volkes. Sie bildeten auch den Stamm für die offizielle Mannschaft des unabhängigen Algerien, die am Neujahrstag 1964 sensationell in einem Freundschaftsspiel das bundesdeutsche Team unter Kapitänslegende Uwe Seeler mit 2:0 schlagen konnte. Ältere Algerier können die Mannschaftsaufstellungen heute noch herunterbeten, was die Bedeutung des Fußballs für das nationale Prestige unterstreicht. Brasilien machte es ein Jahr danach besser und gewann gegen Algerien. Eröffnet wurde das Spiel in Oran noch von Staatspräsident Ahmad Ben Bella, der selbst einmal bei Olympique Marseille gekickt hatte. Doch die für wenige Tage später angesetzte Revanche in Algier fiel aus. Ben Bella war am 19. Juni durch einen unblutigen Militärcoup abgesetzt worden. In der Hauptstadt waren Panzer aufgefahren. Diese Panzer bildeten unbeabsichtigt und unvorhergesehen die Staffage zu einem Film, der den Algerienkrieg Mitte der 1960er Jahre wie kein zweites visuelles Dokument ins damalige kulturelle Gedächtnis eingebrannt hat. La Battaglia di Algeri, die Schlacht um Algier. Regie führte der italienische Kommunist Gillo Pontecorvo. Am Drehbuch wirkte der Journalist Franco Solinas mit, der sich wiederum auf die 1962 erschienenen Erinnerungen des FLN-Kämpfers Yassef Saadi stützte. Der hatte unterdessen die Produktionsfirma Kassaba aufgemacht und spielte in Pontecorvos Film sich selbst. Das ist nicht die einzige Besonderheit dieses knapp zweistündigen Spielfilms, der 1966 beim Filmfestival in Venedig sogleich mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet und von Filmhistorikern zu den 50 besten Filmen des 20. Jahrhunderts gezählt wurde. Er erzählt, nicht ohne generelle Sympathie für den Befreiungskampf Algeriens, die Vorgänge der Straßen- und Häuserkämpfe in Algier, insbesondere in der unübersichtlichen Kasbah, in erstaunlicher Ausgewogenheit. Die Terrorangriffe auf Zivilisten, zu denen der FLN ab 1956 zunehmend überging, werden ebenso gezeigt wie die Foltermethoden der französischen Armee. Die Motive der Aufständischen und ihre moralischen Dilemmata werden ebenso herausgearbeitet wie die grauenhafte Logik der Terrorismusbekämpfung der Fallschirmspringer. Darunter junge, unvorbereitete Wehrpflichtige, die das vom Mutterland befohlene französische Algerien mit allen Mitteln aufrechterhalten sollten und dabei von einer ihrerseits mit Terror vorgehenden Untergrundorganisation rassistischer Siedler, der Organisation de l'Armée Secrète, OAS, der heimlichen Untergrundarmee, überholt wurden. Die authentischen Schauplätze, das neorealistische Schwarz-Weiß, die hautnahe Handkamera, die hämmernde Musik Morricones erzeugen bis heute den Eindruck, man sei bei dem Häuserkampf dabei. Das inspirierte nicht nur antiimperialistische Kämpfer, die den Aufstand gerne nach Saigon oder Johannesburg oder in nordamerikanische Ghettos getragen hätten, sondern später sogar das Pentagon. Es studierte den Film 2003 zur Vorbereitung von Aktionen gegen Aufständische im Irak zur Bekämpfung sogenannter Low-Intensity-Conflicts. Pontecorvos Film hat selbst die Legendenbildung befördert. Zur Hochzeit des Dritte Welt-Internationalismus der 1960er Jahre prangte in vielen Schüler- und Studentenbuden das Konterfei von Ernesto Che Guevara, vor allem die Aufnahme von Alberto Korda, die den Guerillero in heroischer Pose zeigt. An diese Idolisierung erinnert die ikonische Darstellung eines algerischen Stadtguerillero aus den 1950er Jahren namens Ali Amar. Bekannt wurde er unter seinem Spitznamen Ali Lapointe, berühmt als besonders entschlossener Killer, verehrt, seit er 1957 von der französischen Armee in eben der Schlacht um Algier getötet wurde. Und diese Verehrung dauerte an bis zu den Hirak-Demonstrationen von 2019 bis 2021. Warum führen fast 60 Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes junge Algerier das Bild eines FLN-Kämpfers der 50er Jahre wie eine Monstranz vor sich her? Und warum kann man, wie seinerzeit Che Guevara-Poster, heute T-Shirts mit dem Konterfei von Ali Lapointe erwerben, mit dem Slogan »Hirak ist zurück«? Wer oder was ist hier zurück? Ali Amar wurde im Mai 1930 als jüngster Sohn einer bitterarmen Familie geboren. Im Viertel Pointe des Blagueurs, Ecke der Spötter, dem er wohl seinen Spitznamen verdankt. Für den Besuch der Schule reicht das Geld nicht. Ali stiehlt, prügelt sich und wandert mit 13 Jahren erstmals hinter Gitter. Man schickt ihn als Maurerlehrling nach Algier, wo er dann als Trickbetrüger und Zuhälter den Ruf eines Petit Caïd erwirbt, eines Nachwuchsganoven im kriminellen Milieu der Altstadt. Als Ali wegen Widerstandes gegen die Polizei, Raub und versuchtem Mord eine 2-jährige Haftstrafe im berüchtigten Gefängnis Barberousse verbüßt, nehmen Angehörige des FLN mit ihm Kontakt auf. Viele Kader stammen aus ähnlich delinquenten Kreisen, und mit Ali tritt nun ein guter Teil der Halbwelt Algiers in die Dienste der Befreiungsbewegung. Es ist eine Identifikationsfigur für viele aussichtslose Jugendliche heute. Der war jung, jugendlich eben wie die 20-Jährigen von heute, und der war aussichtslos, keine großen Pläne und so weiter. Man versteht nun besser, warum der Kampf von Ali Lapointe und weiteren meist lange verstorbenen Kämpfern aus der Frühzeit der algerischen Befreiungsfront 2019 gegen die heimische Machtklique von heute aufgerufen wurde. Weil in der Wahrnehmung des Hirak die unvollendete Revolution von 1954 weitergehen muss und erst gesiegt haben wird, wenn die Mumien des FLN endlich gestürzt sind. Ali Lapointe mag ein Gangster gewesen sein, aber die wahren Essaber, die Gang korrupter Machthaber, saß und sitzt in dieser Sichtweise in der Casa del Muradia, im Präsidentenpalast, dessen Usurpatoren dem Volk über Jahrzehnte hinweg Ressourcen und Chancen geraubt haben. So, wie es die Fußballfans skandiert hatten. Im nächsten Kapitel der Langen Nacht stehen die Unterstützer und Sympathisanten im Mittelpunkt und die Frage, was Sie aus dem Umkippen von Befreiung in Unfreiheit gelernt haben. Thank you. Deutsche haben von der algerischen Tragödie nie viel mitbekommen. Nach 1945 waren sie mit sich selbst beschäftigt, zwischen Trotz und Scham und mit dem Bemühen, die Vergangenheit rasch hinter sich zu lassen. Franz Josef Strauß, der spätere Atom- und Verteidigungsminister, verkündete 1949: Wer noch einmal eine Waffe in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen. Das hörten auch viele Jüngere gerne, die Deutschland zu einer friedlich-neutralen Nation machen wollten und sich gegen die Einführung der Bundeswehr, den Beitritt zur NATO, die Wehrpflicht, die Aufrüstung und die Atomwaffen stemmten. Aber gerade unter ihnen gab es ein paar Dutzend, die in Wort und Tat mit dem bewaffneten, antikolonialen Befreiungskampf solidarisch sein wollten. Und auf der anderen Seite waren junge Deutsche, Österreicher und Schweizer dem Werben der französischen Fremdenlegion gefolgt und schlossen sich in Algerien dem Kampf gegen die Befreiungsbewegung an. Vorbilder dieser deutschen Antikolonialisten waren die Porteurs de Valise, zu Deutsch Kofferträger, die sich in Frankreich gegen die staatliche Kolonialpolitik und die Teile der öffentlichen Meinung stellten, die zäh an der Algérie française, dem französischen Algerien, festhielten. In Erinnerung gerufen hat dies jüngst die deutsche, in Frankreich lebende Schriftstellerin Anne Weber. In ihrem Epos Heldinnensaga hat sie der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir ein literarisches Denkmal gesetzt. Das ist eigentlich die Frage, die das ganze Buch durchzieht. Warum engagiert sich jemand? Warum riskiert jemand sein Leben nicht nur einmal, sondern mehrfach in seinem Leben? Und warum riskiert man nicht nur sein Leben, sondern auch setzt seine Familie zum Beispiel aufs Spiel, wie sie es getan hat? Und da gibt es, glaube ich, nicht nur eine Antwort in ihrem Fall. Eine ist sicher die Ideale, denen sie hinterherläuft und die sie anstrebt. Aber es gibt auch, und das hat sie mir erzählt, gerade aus ihrer Jugend, dass nicht nur sie übrigens auch sich in der Resistance engagiert haben, aus einfach Abenteuerlust. Da hat man sich versteckt, man hat verschiedene fremde Identitäten angenommen, man hat gelogen, was man ja normalerweise nicht soll. Und sowas kann jungen Menschen einfach auch Spaß machen, obwohl sie gleichzeitig ja auch ihr Leben riskieren. War das eher ein Kampf für Frankreich als für Algerien? Bei ihr und so wie sie es geschildert hat, auch bei anderen, war es eine Kontinuität zur Resistance. Das war das Aufbegehren gegen Fremdherrschaft und in diesem Fall eben gegen die französische Fremdherrschaft und gegen den Kolonialismus in Nordafrika, den französischen. Sie war ja Kommunistin und sie war Internationalistin. Das war, dafür hätte sie nicht gekämpft für Frankreich. Sie hat für Ideen und für Gleichheit und Brüderlichkeit gekämpft. Anne Weber wusste da noch gar nichts von den gleichgesinnten Deutschen, die Ende der 1950er Jahre ihrerseits für, mit und sogar im FLN kämpften. Ihnen ist das zweite Kapitel der Langen Nacht gewidmet, dem französisch-algerisch-deutschen Dreieck, mit der Frage, welche Motive die Unterstützer und Unterstützerinnen hatten, welche Wirkung sie hatten und wie sie mit den Schattenseiten einer Befreiungsbewegung und deren Umkippen in ein autokratisches Regime umgegangen sind. Auch sie waren Dissidenten. Die einen opponierten als Trotzkisten gegen die in ihren Augen lahm gewordenen Arbeiterparteien SPD und KPD, die anderen gegen eine wenig barmherzige Kirche, die dritten gegen eine überkonforme Studentenschaft, wieder andere gegen ein konservatives Kulturestablishment und allesamt gegen die westdeutsche Provinz, die vom Rest der Welt in Ruhe gelassen werden wollte. Eine Kofferträgerin erzählt von dieser Zeit. Ich hatte damals drei Hutgeschäfte und da hat sich alles abgespielt. Ne? Hatten wir hinter dem Laden hatten wir noch ein großes Zimmer und da sind die dann immer hingekommen. Kofferträger wurden so genannt, weil sie buchstäblich Koffer aufbewahrten und schleppten, in denen sich Propagandamaterial des FLN, Bündel voller Geld und gelegentlich auch Waffen befanden. Dieses logistische Geschäft für eine offiziell als Terrorgruppe behandelte Bewegung fand mitten in der mit großem Pomp und Orgelgetöse beginnenden deutsch-französischen Aussöhnung statt, mit der erbitterte Erbfeinde diesseits und jenseits des Rheins nach drei Kriegen eine neue Ära der Kooperation und Freundschaft einleiteten, wovon die Bundesregierung übrigens Wind bekommen hatte und was die deutschen Kofferträger selbst nicht als Widerspruch empfanden. Die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit stand für sie nicht im Gegensatz zur kolonialen Befreiung. Antifaschismus und Antikolonialismus gingen Hand in Hand und ein starker Pazifismus hier stand für sie nicht im Widerspruch zu einer Unterstützung des bewaffneten Kampfes dort. Die kaum mehr als 2000 Personen umfassende Gruppe der westdeutschen Kofferträger kann man grob in drei Gruppen einteilen: Propagandisten, Aktivisten und Brigadisten. Die größte Gruppe der Propagandisten adressierte die weitgehend ahnungslose deutsche Öffentlichkeit, etwa durch die Verbreitung und Diskussion des Algerien-Themas in Verbänden und Institutionen, durch Gegeninformation in etablierten Medien und in speziellen Organen wie der Zeitschrift Freies Algerien sowie durch Demonstrationen. Unter ihnen waren Schriftsteller wie Hans Magnus Enzensberger, der Regisseur Volker Schlöndorff, der Anwalt Dieter Posser und viele mehr. Der Göttinger Student Reimar Lenz tourte mit einer Wanderausstellung durch deutsche Universitäten. Enzensberger sprach zur Eröffnung. Ich möchte Sie zu einer Ausstellung einladen, die in diesen Tagen in Frankfurt zu sehen ist. Es ist keine ganz voll montierte Ausstellung, kein perfektes Produkt einer Public Relations Abteilung. Es gibt nämlich für das, was hier gezeigt wird, keine Public Relations Abteilungen. Von dieser Ausstellung will unsere Regierung nichts wissen, unsere Presse nicht, unsere Universitäten nicht, unsere Studentenausschüsse nicht, kein Fördererkreis, keine Stadtverwaltung, keine Partei. Die Antikommunisten nicht, die Kommunisten nicht, die französische Botschaft nicht und vermutlich nicht einmal die offiziellen Stellen der Algerier. Denn auch die Verbrechen der FLN verheimlicht diese Ausstellung nicht. Ich kann mir keine Beschreibung denken, die diesen Bildern angemessen wäre. Wenn Sie unsere Kultur besichtigen wollen, gehen Sie nicht zu einem Kulturkongress, gehen Sie zu keiner Dichterlesung, gehen Sie in diese Ausstellung. Sie wird Ihnen keine Freude machen. Denn was dort ausgestellt ist, das sind nicht die anderen, das sind wir selber. Die Leute in den Konzentrationslagern, die Verhungerten, die Gefolterten, das sind wir. Und wir sind die Henkersknechte, die Bombenwerfer und die Kapos. Die zweite, viel kleinere Gruppe waren die Aktivisten, die mehr riskierten und oftmals im Untergrund tätig waren. Sie hatten relevante Anknüpfungspunkte, denn zum einen hielten sich Ende der 1950er Jahre geschätzt 4000 Algerier legal und illegal in der Bundesrepublik auf, und zum anderen hatte der FLN sein europäisches Hauptquartier von Paris in die Bundeshauptstadt Bonn verlegt. In den Botschaften der 1956 unabhängig gewordenen Maghreb-Staaten Marokko und Tunesien unterhielten die deutschen Aktivisten eine Art von diplomatischer Vertretung, getragen durch Kader des FLN, die Deutschland als logistisches Hinterland ihres Kampfes nutzten, den sie ins sogenannte Mutterland getragen hatten. Das Hinterland war nun Le Septième Wilaya, ein siebter Widerstandsbezirk neben den sechs Kampfzonen in der Kolonie. Deutschland gehörte dazu. Die Koffer, die bei deutschen Aktivisten zwischengelagert wurden, waren voller Ancien-Franc-Scheine aus der Zwangskollekte, die unter den in Europa lebenden Gastarbeitern nicht immer freiwillig erhoben wurde und auf deutschen und Schweizer Banken den beachtlichen Kriegsschatz des FLN bildeten. Das Kölner Hutgeschäft war eines dieser Zwischenlager und der PKW der Besitzerin wurde gelegentlich zur grünen Grenze im Saarland chauffiert. Yasmin Aydjoudi hat erst nach Jahrzehnten erfahren, wie intensiv ihr Vater, ein in der Kabylei geborener Algerier, in solche Transaktionen verwickelt war. Ein Freund der Familie hat ihr erst lange nach seinem Tod Tonbänder überlassen, auf denen er seine Lebensgeschichte erzählt. Bist du auch über Frankreich hierher gekommen? Ja, über Frankreich, Schwarz. Ja, ich war überrascht. Es gab, also erstmal war ich überrascht, meinen Vater nochmal zu hören in diesen Interview- und Tonaufnahmen. Und dann war ich doch sehr überrascht, weil es viele Geschichten gab, die ich nicht kannte. Und das aus seinem Mund nochmal zu hören, hat die Geschichte auch für mich nochmal umgeformt. Also mein Vater hat selbst nochmal erzählt, wie er von Frankreich nach Deutschland geschleust wurde. Er hat auch erzählt, dass er ja also eine Gruppe angeführt hat, eine Guerillagruppe, eine Gruppe de Choc, eine Schockgruppe der FLN. Das war mir auch total neu, dass mein Vater also ein Anführer war von 80 Personen. Ich dachte immer, das sind ganz normale Kämpfer. Also für mich war eigentlich immer klar, dass der Unabhängigkeitskrieg, der war so wichtig für alle, für die gesamte Familie, für dieses ganze Land, dass einfach alle mitgemacht haben und zwar mit Hurra und Freude. Und das war auch einer der Punkte und der Geschichten, die nicht so waren. Bei ihrer Spurensuche hat die Tochter erfahren, dass ihr 2008 verstorbener Vater, der sich von der Familie getrennt hatte, 1956 von der französischen Armee eingezogen worden war. 2 Jahre, während der algerische Aufstand schon im vollen Gange war, hat er pflichtgetreu Militärdienst im Mutterland absolviert. Als er dann als sogenannter Harki, als Hilfssoldat der französischen Armee zur Aufstandsbekämpfung in sein Heimatland geschickt wurde, verweigerte er sich und desertierte. Ohne Arbeit und Ausweis schlug er sich in Paris durch, nahm dort im Wilaya 7, der Front in der Metropole, mit dem FLN Kontakt auf. Mein Vater oder diese Schockgruppe war im Prinzip dafür verantwortlich, die in Deutschland lebenden Algerier als Finanzquelle anzuzapfen. Das heißt, jeder Algerier musste eine Revolutionssteuer an die FLN zahlen, ob sie wollten oder nicht. So. Und wollten sie das nicht oder waren in Verzug, da sind genau diese Gruppen auf den Plan gekommen und haben die Algerier zur Raison gebracht und das haben sie mit nicht so schönen Methoden gemacht. Also ja, genau. Also das war von psychologischem Unterdruck setzen bis hin zum Foltern und es wurde auch nicht vom Mord zurückgeschreckt. Zu seiner Lebensgeschichte blieb der Vater so stumm, wie das Kinder deutscher und französischer Eltern ähnlich erfuhren, wenn sie die ominöse Frage stellten: Papa, was hast du im Krieg gemacht? Auf die Frage verstummte das Gespräch zu der schmallippigen Formel: Dein Vater war allseits geachtet und respektiert. Zum Thema deutsche Kofferträger muss man noch 3 Dinge nachtragen. Bekannt ist erstens die zentrale Rolle, die Hans-Jürgen Wischnewski, damals ein junger Gewerkschaftssekretär in Köln und SPD-Bundestagsabgeordneter mit trotzkistischen Bekanntschaften, in diesem Netzwerk spielte. Sie trug ihm den Spitznamen Ben Wisch ein und machte ihn zum gefragten Vermittler in Nahostangelegenheiten, bis hin zu den Flugzeugentführungen der Roten Armee-Fraktion in arabische Länder. Weniger im Gedächtnis geblieben ist zweitens die von einer Handvoll westdeutscher Brigadisten geleistete Unterstützung des militärischen Kampfes des FLN, einmal durch die Besorgung, den Transport und die Fabrikation von Waffen und Ersatzteilen in Europa, zum anderen durch gezielte Maßnahmen der Wehrkraftzersetzung in französischen Armeeteilen. Si Mustafa ist der heute noch in Algerien verehrte Deckname des Deutschen Winfried Müller, der in der spanisch-marokkanischen Enklave Tetuan einen Rückführungsdienst für Fremdenlegionäre betrieb und zwischen 4.000 und 7.000 überwiegend deutsche und deutschsprachige Fremdenlegionäre von insgesamt 35.000 in Algerien und Marokko zur Desertion bewegen und nach Hause verfrachten konnte. In Algerien wird er gefeiert wie ein Nationalheld. Die Abwerbung erfolgte in Kneipen, Bordellen und an Urlaubsorten. gezielter über Kontaktbriefe und Flugblätter aus dem marokkanischen Tetuan und Kontaktanzeigen in Boulevardzeitungen der Bundesrepublik und Österreichs. Das dritte Postskriptum betrifft die Tatsache, dass der FLN kein Problem damit hatte, seine aus Zwangsabgaben algerischer Gastarbeiter gefüllte Kriegskasse in der Schweiz von einem erklärten Hitlerverehrer und bekennenden Antisemiten verwalten zu lassen. Sein Name war François Genoux, der 1915 geborene Sohn eines Papierfabrikanten in Lausanne. Schon während der Internatszeit war der 17-Jährige mit Adolf Hitler zusammengetroffen, den er zeitlebens verehrte. Er reiste nach Jerusalem und wurde Vertrauter und Finanzberater von Amin al-Husseini, dem Großmufti von Jerusalem, Anführer des arabischen Aufstands von 1936 gegen die britische Protektionsmacht und die vermehrt nach Palästina einwandernden Juden und der Gründer der PLO. 1941 traf al-Husseini Hitler und Goebbels in Berlin und wurde der oberste Kollaborateur der Nazis in der Region, der er verkündete, die einzige Rettung vor den Juden sei deren Vernichtung. Diesem Mann also arbeitete der Schweizer François Genoux zu, der eine Reihe weiterer düsterer Verdienste aufzuweisen hat. Er finanzierte die Fluchthilfe prominenter Nazis und SS-Leute über die Rattenlinie nach Südamerika, sorgte für ihre Verteidigung in NS-Prozessen, am prominentesten im Fall von Adolf Eichmann 1964, brachte sich in den Besitz der Nachlässe von Martin Bormann und Josef Goebbels, für deren Publikation er reichlich Tantiemen kassierte. Genoux leugnete oder verharmloste den Holocaust, von dessen Organisation er Hitler freizusprechen suchte, und er nahm in Ägypten, wohin viele Nazis geflüchtet waren, die Kontakte zu arabischen Nationalisten wieder auf. Darunter war der spätere PLO-Chef Yasser Arafat, der ihn seinen Mentor nannte. Wer meint, diese Aktionen per se als links einordnen zu können, irrt gewaltig. Der Kitt dieser politischen Aktivitäten war der Hass auf die Juden, ihr Ziel die Beseitigung des israelischen Staates. Solche Verbindungen haben Claude Lanzmann, den Autor des Dokumentarfilmes Shoah von 1985, seinerzeit in der Redaktion der von Jean-Paul Sartre herausgegebenen Zeitschrift Le Temps Moderne aktiv am Aufbau des französischen Kofferträgernetzwerks beteiligt, zu der Bewertung veranlasst, dass antikoloniales Engagement leicht in einen als Antizionismus getarnten Antisemitismus umschlagen kann. Und das berührt die Frage, die sich die Sympathisanten des algerischen Befreiungskampfes genauso stellen lassen müssen wie die anderer Solidaritätsgruppen von Befreiungsbewegungen. Warum haben sie ihnen so lange die Stange gehalten, wenn doch schon bald nach ihrem Sieg deutlich wurde, dass sie autoritäre Strukturen besaßen und ein autokratisches Regime errichten wollten? Im Sommer 1969 veranstaltete die algerische Regierung ein großes panafrikanisches Kulturfestival in der Hauptstadt. Es war eine radikale Antwort auf das drei Jahre zuvor in der senegalesischen Hauptstadt Dakar vom damaligen Präsidenten Leopold Senghor angeregte Festival Mondial des Arts Nègres, das alle Schwarzen der Welt zu einer Negritude-Kultur verbinden wollte. Algier korrigierte den Ansatz des frankophonen und frankophilen Senghor, indem es zum einen das arabisch-berberische Nordafrika in die panafrikanischen Einigungsbestrebungen einbezog und zum anderen den kulturellen Ansatz deutlich politisierte, namentlich im Hinblick auf das noch bestehende Apartheid- und Kolonialregime in Südafrika. Algerien präsentierte sich damit als Avantgarde der weltweiten antiimperialistischen Bewegungen und als Mekka der Revolution. Ja, Legendär ist der Zug des US-amerikanischen Free-Jazz-Musikers Archie Shepp durch die Kasbah von Algier, begleitet von einer Abordnung von Tuaregs aus dem Süden. Bereits länger hielten sich in den USA verfolgte Afroamerikaner in Algier auf, namentlich Eldridge Cleaver und Stokely Carmichael, die Führer der Black Panthers. Im Programm traten auch Nina Simone und Miriam Makeba auf. Das umjubelte Festival ist in einem Film von William Klein verewigt worden, der die Aufbruchsstimmung der Dritte Welt Solidaritätsgruppen einfängt. Rückblickend war die Regierung Boumediene aber weder von diesen Amerikanern begeistert, noch trat sie der panafrikanischen Idee ernsthaft näher. Im selbsternannten Mekka der Revolution ging es nach dem Sechstagekrieg vor allem um die Sache der Palästinenser. Dazu veranstaltete die Regierung im Dezember 1969 ein weiteres Treffen, an dem auch eine Delegation des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes als Beobachter teilnahm, darunter der damals 21-jährige Joschka Fischer. Auf einer Aufnahme der mitgereisten Fotografin Abisak Tüllmann ist das festgehalten und die ebenfalls anwesende SDS-Genossin Inge Presser, die sich gleich mit einem Schwesternkuss mit Yasser Arafat in Szene setzte, wurde Sprecherin der PLO in Frankfurt. Fischer, im Jahr 2001 als Außenminister auf dieses Stell-dich-ein mit Berufsrevolutionären wie Eldridge Cleaver und Yasser Arafat angesprochen, sagte, er könne sich kaum noch erinnern. Eine Jugendsünde vielleicht? Allerdings markiert dieser Trip nach Algier einen Wendepunkt. Weg von der für die deutsche Linke bis 1967 selbstverständlichen Solidarität mit Israel zu einer immer bedingungsloseren Unterstützung der palästinensischen Sache, wie man aktuell beobachten kann. Ein Buch spielte dabei eine besondere Rolle. Das Pamphlet »Die Verdammten dieser Erde« des aus Martinique stammenden Autors Franz Fanon, der im kolonialen Algerien als Psychiater tätig war. Bei westlichen Linken war es Pflichtlektüre. Afrikaforscher Andreas Eckert von der Humboldt-Universität in Berlin. Fanon ist ein wichtiger Autor, weil er sicherlich eine der radikalsten Visionen der Dekolonisation entwickelt hat, indem er vor allem in seinem Buch »Die Verdammten dieser Erde« es so formuliert hat, wir müssen uns von dem, was Europa getan hat, lösen. Wir dürfen nicht irgendwie jetzt schwache Kopien dessen produzieren, was Europa uns vorgelegt hat. Wir müssen eine radikal neue Sicht auf die Welt und auf die Gesellschaften entwickeln, ganz unabhängig von dem, was Europa vorgelebt hat. Die Wucht seines Textes war, glaube ich, ein Stück weit davon getragen, dass er sich große Sorgen machte, dass diese Chance, die es natürlich gab, einfach gegen die Wand gefahren wird. Und natürlich den Ton, der ein Stück weit dann auch die Verdammten dieser Erde prägt, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er, als er den Text geschrieben hat oder Teile des Textes geschrieben hat, der schon wusste, dass er bald sterben würde, ne, weil er ja schwer krank war. Und deswegen hat sozusagen eine gewisse Radikalität sicherlich auch damit zu tun. Aber grundsätzlich, zeigen auch frühere, kleinere Arbeiten von ihm, war er schon jemand, der eigentlich sich nur vorstellen konnte, dass eine radikale Neuausrichtung tatsächlich den Kolonialismus beseitigen kann. Alles andere wäre irgendwie ein fauler Kompromiss und würde genau zu dem führen, zu dem es dann ja auch geführt hat, dass nämlich die Helden der Unabhängigkeit ganz schnell zu Vorstehern von Einparteisystemen wurden und vor allem, dass die große Masse der Bevölkerung vom Systemwechsel gar nichts hatte. Fanon war weitsichtiger als seine Leser, die oft ohnehin nur das verbal-radikale Vorwort von Jean-Paul Sartre gelesen hatten. Besonders attraktiv fanden das jene, die im warmen Stübchen in Europa saßen und irgendwie ein, zwei viele Vietnam schaffen wollen und ganz viel sozusagen auf diese Art von radikaler Gewalt gesetzt haben. Aber ich glaube, es fehlte dann doch auch ein Stück Sachverstand. Und das sich einlassen auf eben die Komplexitäten dieses Prozesses. Und da kam natürlich Fanon in gewisser Weise gerade recht, weil er eben sozusagen diese Radikalität. Und dann sozusagen zwei Tage bevor oder nachdem das Buch rauskam, starb er. Also das hatte auch noch diese Aura des tragischen Helden, der sozusagen der Nachwelt noch seine radikalen Rezepte mitgibt. Franz Fanon ist immer als ein Antipode von Albert Camus angesehen worden. Die Positionen beider sind als entgegengesetzt wahrgenommen worden. Wenn wir uns ein Gedankenexperiment vorstellen, hätten die beiden sich bei einer fiktiven Begegnung in Algier etwas zu sagen gehabt? Andreas Eckert meint, nein. Der deutsch-israelische Historiker Dan Diener hält aus heutiger Sicht dagegen. Ich glaube, sie hätten sich viel zu sagen gehabt. Ich glaube, dass sie gar nicht so unterschiedlich waren mit der Einschränkung, dass man vielleicht, und das darf man heute schon sagen, den Algerier-Franzosen doch so etwas wie eine Rettungsleine hätte zuwerfen können, um ihnen eine Perspektive in Algerien zu gewähren. Das war aufgrund eben der Schärfe und der Härte dieses Konfliktes wahrscheinlich nicht möglich. Aber das dürfte heute im Nachhinein und mit Blick in die Zukunft hinein doch ein Blick sein, der in einer positiven Weise aufgenommen werden sollte. Das gilt auch für die skeptische Haltung von Albert Camus. Der in Algerien geborene Franzose verkörpert wohl wie kein zweiter das tragische Dilemma der beiden Völker. J'ai aimé avec passion cette terre où je suis né. J'y ai puisé tout ce que je suis. Et je n'ai jamais séparé dans mon amitié aucun des hommes qui y vivent, de quelque race qu'ils soient. Bien que j'ai connu et partagé les misères qui ne lui manquent pas, elle est restée pour moi la terre du bonheur, de l'énergie et de la création. Am 10. Dezember 1957 erhielt Camus den Literaturnobelpreis. Bei der anschließenden Pressekonferenz verwickelte ihn ein arabischer Student in einen Dialog, den Le Monde in der Schlagzeile zusammenfasst. Entre ma mère et la justice, je choisis ma mère. Wenn ich zwischen der Gerechtigkeit und meiner Mutter wählen müsste, wählte ich meine Mutter. Was hieße, meine Familie steht über der Gerechtigkeit. Camus hatte sich sehr viel differenzierter ausgedrückt. Ich habe den Terror immer verurteilt. Ich muss auch den Terrorismus verurteilen, der blindlings auf den Straßen von Algier ausgeübt wird. Zurzeit werden Bomben in die Straßenbahnen von Algier geworfen. Meine Mutter könnte sich in einer dieser Straßenbahnen befinden. Wenn das Gerechtigkeit ist, ist mir meine Mutter lieber. Das gewollte Missverständnis wirkt heute, nach dem Massaker des 7. Oktober 2023 in Israel, erschreckend aktuell. Wenn ein nahestehender Mensch bei einem Terroranschlag zu Tode kommt, in der Straßenbahn von Algier genau wie bei einem Festival in der Wüste Palästinas, dann sind schlichte Kontextualisierung und Relativierung fehl am Platze. Der in Schweden lebende arabische Student Said Kassal, der Camus um ein Statement zu Algerien angegangen und dabei in einen atemlosen Monolog verfallen war, konnte sehr wohl wissen, dass Camus kein verblendeter Verfechter der Algerie Française war. Camus entstammte einer Familie armer Pieds Noirs. Der Vater war lange tot, die Mutter mittellos und fast taub. Sich im Zweifel für ihr Leben zu entscheiden, beschönigte nicht im Mindesten die Ungerechtigkeit und Brutalität des Kolonialregimes, das Camus schon als Reporter in den 1930er Jahren eindringlich beschrieben und gegen das er klar Stellung bezogen hatte. Camus verurteilte auch nicht den Studenten, drückte ihm vielmehr nachträglich Respekt aus. Er wusste, wovon er sprach. Und sein Gesicht war nicht von Hass gezeichnet, vielmehr von Verzweiflung und Unglück. Ich teile dieses Unglück. Sein Gesicht ist das meines Landes. Camus' Position konnte eigentlich allen Seiten klar sein. Er verurteilte den Terror der radikalen Rechten der OAS, die Algerien als ihr Terrain betrachteten, genau wie den der algerischen Nationalisten, die sich von der Geschichte berufen fühlten, das Land frei zu bomben. Der letzte Tagebucheintrag vor dem Nobelpreis berichtet über ein am Ende vergebliches Ringen zwischen Ali Lapointe, dem jungen Helden des bewaffneten Widerstands in der Kasbah, und der französischen Widerstandskämpferin Germaine Tillion um eine friedliche Lösung. Aufhören des zivilen Terrorismus gegen Aufhören der Hinrichtungen. Wofür Camus sich übrigens als Gegner der Todesstrafe hinter den Kulissen eingesetzt hatte. Am 22. Januar 1956 hatte er in Algier seinen Appell pour une trêve civile en Algérie publiziert und anstelle der Unabhängigkeit eines arabischen Algerien, das die Siedler und auch die Juden sogleich würden verlassen müssen, eine Föderation, eine Art Ein-Staaten-Lösung für Nordafrika vorgeschlagen. 4 Tage zuvor blickt er in einer Notiz von Algier aus zurück. Diese Angst, die ich in Paris mit mir herumschleppte und die Algerien betraf, ist von mir gefallen. Hier wenigstens steht man im Kampf, der hart für uns ist, da wir die öffentliche Meinung gegen uns haben. Aber letzten Endes habe ich stets im Kampf meinen Frieden gefunden. Der Intellektuelle von Amts wegen. Gemeint waren wohl die Leute um Jean-Paul Sartre. Was immer er sagen mag, und vor allem, wenn er sich nur schriftlich mit den öffentlichen Angelegenheiten beschäftigt, lebt wie ein Feigling. Er kompensiert diese Ohnmacht mit verbaler Übersteigerung. Nur das Risiko rechtfertigt das Denken. Und zudem ist alles besser als dieses Frankreich der Abdankung und der Bosheit, dieser Sumpf, in dem ich ersticke. Ja, zum ersten Mal seit Monaten war ich beim Aufstehen glücklich. Ich habe den Stern wiedergefunden. Camus bemühte sich im Januar 1956 vergeblich um einen Frieden in Algerien. Er versuchte mit dieser, wie er sie selbst einschätzte, wenig zahlreichen, armseligen Versammlung zu retten, was schon nicht mehr zu retten war. Er stieg gegen den Rat der Freunde und der Polizei im mondänen Hotel Saint-Georges ab, erhielt dort Todesdrohungen, redigierte seine Rede und traf sich mit Gleichgesinnten des Zirkels überwiegend europäischstämmiger Personen, die seit den 1930er Jahren als Liberale eine dritte Kraft zwischen den Ultras beider Seiten bilden wollen. Die Versammlung fand am 22. Januar in einem Haus nahe der Kasbah statt. Die Teilnehmer wurden von radikalen Anhängern der Algerie Française beschimpft, mit Steinen beworfen, des Verrats bezichtigt. Camus, der jetzt wieder als Journalist für den Express arbeitete und Kreisen des gestürzten französischen Premierministers Pierre Mendès France nahestand, beharrte darauf, dass die Versammlung stattfinden müsse. Um wenigstens zu zeigen, dass nicht jede Möglichkeit eines Zwiegesprächs ausgeschlossen ist und um zu verhindern, dass die allgemeine Ermutigung dazu verleitet, sich mit dem Schlimmsten abzufinden. Camus, mit einer Reihe wichtiger, aber letztlich schon einflussloser arabischer und kabylischer Intellektueller an seiner Seite, hielt eine große Rede mit einem Appell an beide Seiten, sich nicht dem Hass und der Gewalt hinzugeben. Knapp 2 Jahre später bekräftigte Camus seine Position in einem Beitrag für Le Monde am 14. Dezember 1957. Ich bin für ein gerechtes Algerien, in dem beide Bevölkerungsgruppen in Frieden und Gleichheit leben sollen. Ich habe immer wieder gesagt, dass dem algerischen Volk Gerechtigkeit widerfahren muss und ihm ein vollständig demokratisches Regime zugestanden werden muss. Doch nun sei der Hass auf beiden Seiten so groß geworden, dass es einem Intellektuellen nicht mehr einfällt, einzugreifen. Seine Äußerungen könnten die Spannungen noch verschärfen. 2 Jahre später kam Camus bei einem Unfall im Wagen des Verlegersohns Michel Gallimard ums Leben. Fast tagesaktuell im Hinblick auf den Palästina-Konflikt klingt Camus Vorschlag, dass die arabische Bewegung und die französischen Behörden ohne deswegen miteinander in Verbindung treten zu müssen und ohne jegliche andere Verpflichtung, gleichzeitig eine Erklärung abgeben, wonach während der ganzen Dauer der Unruhen die Zivilbevölkerung immer und überall in Frieden gelassen und beschützt wird. Welches auch die alten und tiefen Ursprünge der algerischen Tragödie sein mögen, eine Tatsache bleibt bestehen. Nichts rechtfertigt den Tod von Unschuldigen. 1958 schrieb er dann wieder alle Evidenz, dass die schreckliche Tragödie, in der unser gemeinsames Land versunken ist, nicht nur Anlass zur Hoffnung, sondern auch Anlass zu einem gemeinsamen Vorhaben gibt, dass wir alle, Araber und Franzosen, zur Wahrheit voranschreiten könnten. Eine Bilanz der europäischen Solidaritätsbewegung mit Algerien ergibt wohl dreierlei. Erstens war sie trotz ihrer zahlenmäßigen Schwäche ein wichtiger Beitrag zur algerischen Unabhängigkeit. Diese ist in Algerien erkämpft worden, aber die Entscheidung fiel nicht im dortigen Straßenkampf, sondern, genau wie ein Jahrzehnt später im Vietnamkrieg, mit dem Kippen der weltöffentlichen Meinung. Exemplarisch kann hier der junge Senator John F. Kennedy genannt werden, der sich früh für die Entkolonisierung Algeriens eingesetzt hat. Zweitens war die Algerien-Solidarität nach ihrer Beschränkung auf kleine linke Dissidentengrüppchen eine Art Inkubator der viel breiteren Proteste gegen den US-amerikanischen Krieg in Vietnam. Drittens waren die solidarischen Aktivisten nicht offen für die Gesamtschau, die ein antitotalitärer Intellektueller wie Albert Camus damals schon hatte. Er hatte auch einen Blick für andere Beteiligte und Beschädigte des antikolonialen Befreiungskampfes. Für die Pieds Noirs und ihre Nachfahren, die den Exodus von 1962 nicht verwinden konnten und sich, weithin ignoriert, irgendwann nur vom rechtsradikalen Front National, einer zutiefst anti-arabischen Partei, verstanden wussten. Für die Harki, wie man die ebenfalls nach Frankreich geflohenen Ex-Soldaten nennt, die auf Seite der Franzosen gegen den FLN gekämpft hatten. Und nicht zuletzt für die große Gruppe von seit 1956 nach Algerien einberufenen Wehrpflichtigen. In der Summe rund 1,5 Millionen Conscrits, viele nicht einmal volljährig, bei damals 45 Millionen Einwohnern. Eingezogen zu werden war seinerzeit nichts, wogegen man sich wehren konnte oder sollte. Man machte Algerien so selbstverständlich wie die Großväter 14, 18 und die Väter 39, 45. Alles andere als normal war hingegen, dass jenseits des Mittelmeers ein Krieg ohne formellen Gegner, ohne Schlachten, ohne Regeln geführt wurde, kaschiert als Polizeiaktion zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung. Völlig unvorbereitet waren die jungen Männer mit abscheulichen Gewaltakten konfrontiert, respektive daran beteiligt. Der aus dem Hinterhalt operierenden algerischen Guerilla trat die Armee mit Folter, Razzien, Vergeltungsmaßnahmen und der Internierung von zigtausenden in Internierungslagern, sogenannten Camp de Regroupement, in der Wüste entgegen. Der 18-monatige, in vielen Fällen noch längere Wehrdienst war ein Rite de Passage junger, meist unverheirateter Arbeiter oder Studenten, die in der Regel noch bei ihren Eltern wohnten. Nach der Demobilisierung würden sie ins Leben treten, eine Arbeit oder ein Studium aufnehmen und Familien gründen. So auch hier. Doch diese von Scham und Ekel besetzte Passage in Algerien verschlug den Heimgekehrten die Sprache. Es wollte auch kaum jemand davon hören. Und da am Ende jeder einzeln entlassen wurde, konnte sich auch keine Algerien-Generation bilden und Gehör verschaffen. Vor allem die letzten Jahrgänge hatten in einem Nicht-Krieg gedient, den de Gaulle bereits seit 1960 zu beenden suchte. Vor diesem Hintergrund musste der Kampf fürs Vaterland erst recht als sinnlos empfunden worden sein. Die Appellee, die Einberufenen, verkörperten die doppelte Niederlage der Nation. Als nach dem Fiasko von Dien Bien Phu 1954, in Nordafrika 1962, der Rest des Kolonialimperiums verloren ging. Die französische Gesellschaft kümmerte sich weder um Schuld noch Trauma und ging rasch zur Tagesordnung über. Sie wollte modern werden. Und so sank, begünstigt durch die von de Gaulle verfügte Generalamnestie, das algerische Drama ins kollektive Vergessen. La guerre sans nom, der Krieg ohne Name, war also kein guerre sans nom, kein Krieg ohne Widerspruch. Je länger er dauerte und je grausamer er wurde, desto mehr Franzosen befürworteten einen raschen Waffenstillstand und die Unabhängigkeit Algeriens. Als diese von den Unterhändlern im Juli 1962 in Evian endlich besiegelt wurde, war der Kolonialkrieg längst zum innerfranzösischen Bürgerkrieg geworden. Von Algier aus zettelten Militärs, wie es Tocqueville einst befürchtet hatte, den Coup d'État an. Die Organisation Armée Secrète, die von radikalen Algerien-Franzosen gegründete und von abtrünnigen Generälen geführte Terrorgruppe, überzog die Kolonie und die Metropole Paris mit Attentaten, denen auch de Gaulle zweimal nur knapp entkam. Aus diesen Todesschwadronen sammelte sich 1972 die radikale Rechte im Front National, deren Gründer Jean-Marie Le Pen als junger Soldat ein nachweislicher Folterer war. Nach buchstäblich Tausenden von Büchern und Aufsätzen über die algerischen Jahre und nach eindrücklichen TV-Dokumentationen kann man nicht behaupten, das Drama sei unbekannt und werde mit Schweigen bedacht. Doch auch wenn die kollektive Erinnerung aus der Familien- und Privatsphäre in die öffentliche Debatte übergegangen ist, hat Benjamin Stora an der französischen, ebenso wie an der algerischen, Aufarbeitung der Vergangenheit deren antagonistische Versäulung kritisiert. Opfer wie Täter bestehen auf ihren Positionen und führen ihre Kämpfe gleichsam in den Köpfen weiter, finden keine Verständigung und streben keine wirklich plurale Erinnerung an. Obwohl doch klar ist, dass es keine Erzählung der algerischen Tragödie geben kann, in der leicht zwischen Gut und Böse zu unterscheiden wäre, was weder die Berechtigung des Kolonialaufstandes leugnen, noch den individuellen Mut der Protagonisten schmälern soll. Für eine umfassende Aufarbeitung müsste man Parallelgruppen würdigen, denen nach 1962 ebenso wenig Gerechtigkeit und Genugtuung widerfahren ist wie den Appellés. Schlüsselakteure waren die Harki, die aus Algerien vertriebenen Juden, und, cum grano salis, die Nachfahren der Pieds Noirs, die aus Angst vor Racheakten das unabhängige Algerien Hals über Kopf hatten verlassen müssen. J'aime toutes les villes un peu plus Paris. Le qu'il m'a chier comme l'Algérie. Comme elle est belle. Und habha flehba. Fein nkoun ma nelsaha. فكرها جو سوري جام توت لي فيل ا بو بلوس باريس لكن ماشي كوم لالجيري كوم لي با ونحبها في الحبال فين نكون ما ننساها الجي الجي شحال نحبها. Wie im Brennglas führt schließlich das Schicksal der algerischen Juden die Lücken in der Erinnerung an den Algerienkrieg vor Augen. Seit der Antike in Nordafrika ansässig, komplettiert durch die vor der Reconquista geflohenen Sepharden und im Osmanischen Reich als Dhimmi, schutzbefohlene Untertanen, geduldet, erlangten die in der Kolonie lebenden Juden mit dem wegweisenden Crémieux-Dekret von 1870 die rechtliche Gleichstellung, was sie allerdings nicht vor Pogromen und in den 1940er Jahren dem Entzug ihrer Rechte durch das Vichy-Regime bewahrte. Traditioneller Antijudaismus und moderner Antisemitismus hielten Juden in einem prekären Status, wobei sie häufig in freien Berufen vertreten waren und in Teilen zur Siedlerelite zählten. Säkulare arabische Nationalisten luden die Juden ein, sich dem antikolonialen Aufstand anzuschließen. Doch die meisten blieben an der Seite Frankreichs oder in einer abwartenden Neutralität. Während des Kriegs wurden Friedhöfe zerstört und Synagogen in Moscheen umgewandelt. Es schwand der Einfluss jüdischer Menschen im Alltagsleben, in Bildungsstätten und in der populären Kultur. 1962 übersiedelten die meisten mit den Pieds Noirs nach Frankreich. Nur wenige gingen nach Israel. In den französischen Metropolen wurden sie von aschkenasischen Gemeinden aufgenommen, die dadurch ihren Charakter veränderten. Seit Algerien sich in der Verfassung von 1976 zur islamischen Nation erklärt hat, leben nur noch wenige hundert Juden im Land. Synagogen und Friedhöfe sind verlassen und zerstört. Spiegelbildlich pflegt das FLN-Regime in Algerien zu seiner Selbstheroisierung das Schwarz-Weiß-Bild eines rein franco-algerischen Antagonismus, kaum korrigiert durch eine freie Debattenöffentlichkeit und eine selbstbewusst gewordene Zeitgeschichtsschreibung. Annäherungsversuche zwischen den Präsidenten beider Länder werden konterkariert durch die fehlende Legitimität des algerischen Amtsinhabers Abdelmadjid Tebboune und die deutlich antifranzösische Haltung auch des seit 2019 andauernden Volksaufstandes. Nur sehr langsam kommt die Aufarbeitung der Vergangenheit in und noch langsamer zwischen den beiden Gesellschaften in Gang. Wie konnte der FLN sein Kapital als Hüter der Nation so verspielen? Warum hat eine Bewegung, die auf Befreiung aus war, Freiheit so stark unterdrückt? Isabel Wehrenfels, Nordafrika- und Nahostexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, blickt auf mehr als 60 Jahre Unabhängigkeit zurück. Also ich glaube, es gab direkt nach der Unabhängigkeit eine euphorische und leicht chaotische Phase, bis sich dann Boumediene durchsetzte. Und danach waren es das, was viele Algerier als die goldenen Jahre im Nachhinein beschreiben. Es war die Aufbruchszeit. Es war eine Zeit, in der zunehmend auch die Ölrente dazu kam. Also, dass man genug Ressourcen hatte. Das Bildungssystem wurde ausgeweitet, sodass ganz viele Teilhabe hatten. Es war sicherlich auch eine Zeit einer gewissen sozialen Mobilität, wobei man immer sagen muss, dass die, die in irgendeiner Weise eine Verbindung zur Revolution, zum Unabhängigkeitskampf herstellen konnten, privilegiert wurden. Mhm. Bis heute ist das so. Aber dennoch, es war eine Zeit der Chancen und in der Algerien auch international, auf internationalen Parketten unglaublich wichtiger Akteur war, bei den blockfreien Staaten andere revolutionäre Unabhängigkeitsbewegungen unterstützt hat, ganz stark immer die Palästinenser, nicht nur, auch in Südafrika, den ANC. Und es war die Zeit des Staatsaufbaus. Es war eine Zeit, in der man versucht hat, auch zu industrialisieren. Das lief nicht sonderlich gut, aber es war letztlich auch eine Zeit, in der im Nachhinein gesehen Dinge wie Korruption relativ gering waren. Und man muss auch sagen, es gab zwar nur ein Einparteiensystem, aber es war so, dass es innerhalb dieser FLN-Partei einen gewissen Pluralismus gab. Schon in den 80er Jahren kam die ökonomische Krise. Die Industrialisierungspolitik war gescheitert. Die Arbeitslosigkeit nahm zu, soziale Unzufriedenheit nahm zu, Korruption. Die Armee begann sich immer stärker zu bereichern oder gewisse Generäle. Und das führte zu einer massiven Unzufriedenheit, die dann in einen Protesten endete erstmal, in denen so viele Leute erschossen wurden, dass das System gezwungen war, was auch innerlich schon gespalten war, zu reagieren. Und dann kam die Phase des islamistischen, kann es bezeichnen, wie man es will, Aufstandes, nachdem sie um die Wahlen gebracht wurden durch einen Militärcoup. Und da ist es sehr interessant, wie sich vielleicht auch nochmal die Gesellschaft auseinanderdividierte, weil es doch sehr, sehr viele Kräfte, die Säkularen, gab, die sich hinter die Armee stellten. Und in diesem Sinne trifft es der Begriff Bürgerkrieg eben schon auch, weil die Bürger auf unterschiedlichen Seiten standen. Nach dem Bürgerkrieg setzte sich Abdelaziz Bouteflika aus der ersten Generation alter FLN-Kämpfer durch. Und dann die ersten Jahre danach, in denen Bouteflika als großartiger Diplomat es geschafft hat, Algerien wieder sichtbar zu machen auf der internationalen Bühne. Algerien ist dem NATO-Mittelmeer-Dialog beigetreten, was unglaublich ist. Algerien hat mit der Europäischen Union Assoziierungsabkommen geschlossen. Bouteflika tauchte an den verschiedenen damals noch G8-Gipfeln auf, also wurde dazu eingeladen und Algerien wurde wieder salonfähig. Und das war auch die Jahre des Deals von Bouteflika mit der Armee, sodass diejenigen, die möglicherweise in Kriegsverbrechen involviert waren, amnestiert wurden, im Gegenzug letztlich dafür, dass man Bouteflika vorerst mal machen ließ. Und Bouteflika war einfach so wahnsinnig geschickt und klug, dass er sich ein Netzwerk, ein regionales aufgebaut hat, es zunehmend geschafft hat, die militärischen Positionen mit ihm loyalen Leuten zu besetzen und dann immer stärker vor allem sein Umfeld in die Korruption abgerutscht ist. Wie das in den meisten Diktaturen irgendwann passiert, auch bei Leuten, die erstmal beginnen mit dem Vorsatz, dem Land einen demokratischen Aufbruch zu verschaffen. Es endet dann meist in Korruption an der Staatsspitze. Auch für die Unterstützer von Befreiungskämpfen und Demokratiebewegungen hält die algerische Erfahrung eine Lehre bereit, kritischer hinzuschauen auf von Beginn an autoritäre Entwicklungen und bedingungslose Solidarität zu vermeiden. Im dritten Kapitel wollen wir auf die heutige Situation in Algerien schauen. Mai 2024. Der algerische Rapper Soul King gibt ein umjubeltes Konzert in der Münchner Tonhalle. Er ist ein Superstar, auch daheim. Trotz oder eher wegen seiner Distanz zum Regime der alten Kämpfer und jungen Bürokraten. Wie hat sich Algerien bis heute entwickelt? Was beschäftigt die jungen Algerierinnen und Algerier? Welche Rolle spielen der Islam und die islamisch-arabische Identität? Welche gesellschaftlichen Möglichkeiten haben Frauen? Mit diesem poetischen Gesang erinnerte man an den ermordeten Islamisten Abdelkader Hashani, der die Islamische Heilsfront FIS 1991 zu einem erdrutschartigen Wahlsieg geführt hatte. Der Front Islamique du Salut ist in vieler Hinsicht das Gegenbild zum FLN, in mancher Hinsicht aber auch ein Ebenbild. Anders als die säkulare Befreiungsfront strebte der FIS einen Gottesstaat an, gegen das Wunschbild der alleeinbeziehenden Einheit, zu der sich Muslime im Widerstand gegen die Kolonialmacht der Ungläubigen noch bekannt hatten. Aber genauso wie die Demokratiebewegung Hirak sind die Islamisten auf ihre Weise bestrebt, den Befreiungskampf konsequent zu Ende zu führen. Der Kipppunkt war die gestohlene Wahl 1991, die der FIS deutlich gewonnen hatte. Als die Machthaber das von ihnen nicht erwartete Ergebnis annullierten, eskalierten die Islamisten den Kampf gegen das in ihren Augen gottlose und volksfeindliche Regime. Dem dadurch ausgelösten Bürgerkrieg fielen nach seriösen Schätzungen mehr als 100.000 Menschen zum Opfer. Algerien war 30 Jahre nach der Unabhängigkeit erneut Schauplatz brutaler Kämpfe. Die 1990er Jahre sind als die Décennie Noire in Erinnerung, als das schwarze Jahrzehnt, das die Nation bis heute traumatisiert. Abdelkader Hashani wurde verhaftet, wie zuvor bereits die Nummern 1 und 2 der Islamischen Heilsfront. Er saß mehrere Jahre ohne Prozess in Untersuchungshaft. Nach seiner Freilassung im Jahr 1997 bemühte er sich um einen Waffenstillstand. Viele hätten ihm eine Versöhnung der Nation zugetraut. Doch 1999 wurde der gelernte Ingenieur im Wartezimmer einer Zahnarztpraxis niedergestreckt. Ob der Attentäter vom Regime gedungen oder Mitglied einer rivalisierenden Fraktion der Islamisten war, ist unklar. Und diese Unklarheit ist bezeichnend für den Nebel, in dem das kaum aufgearbeitete Jahrzehnt liegt. Die Gerüchteküche, Radio Trottoir genannt, ist eine Konstante der algerischen politischen Kultur. Eine Menge Fragen bleiben ungeklärt. War es ein Bürgerkrieg, in dem sich die Spannung der algerischen Gesellschaft entlud, die von der Einstimmigkeitserzählung der alten Kämpfer übertüncht worden war? Oder war es eine lokale Variante des globalen Heiligen Kriegs gegen die säkulare Weltordnung? Kam es bisweilen gar zu einer geheimen Übereinkunft zwischen der Armee und den Islamisten, die säkularen Kräfte der algerischen Gesellschaft zu eliminieren? So nebulös die historischen Ursprünge der algerischen Nation sind, in der Spannung zwischen Frankophonie und Arabisierung, Islam und Sozialismus, Araber- und Berberidentität, West und Ost, Afrika und Mittelmeer, Volksislam und Fundamentalismus, so schillernd ist die politisch-kulturelle Verortung des heutigen Algerien. Verarbeitet ist das Jahrzehnt damit noch lange nicht. Der Romancier Kamel Daoud: Algerien leidet unter einem Übergedächtnis, was den Befreiungskrieg angeht, und an einem Untergedächtnis, was den Bürgerkrieg mit seinen 200.000 Toten angeht. Kamel Daoud wird von den Islamisten attackiert und vom Regime mit Skepsis betrachtet. Sein jüngster Roman Huri erzählt die Geschichte des Bürgerkriegs, in dem es zu grauenhaften Vorfällen sexualisierter Gewalt gekommen ist, aus Sicht einer schwangeren Frau, die verstummt ist, und einen Brief an das Kind schreibt, das sie nach einer Vergewaltigung bekommt und das sie abtreiben will. Und Daoud moniert das Missverhältnis. Mit dem Versöhnungsgesetz von 2005 hat man den Kinderschlechtern vergeben. Aber einer Frau, die in einem Busch vergewaltigt und geschwängert wurde, verzeiht man nicht. Das große, fast homerische Epos der Entkolonialisierung hat die Männer freigemacht. Aber für die Frauen hat sich nicht viel verändert. Es ist sogar schlechter geworden. Politisch ist der Nimbus des allmächtigen Militärregimes heute ebenso zerstört wie die Aura des politischen Islam. Im Hirak-Aufstand spielte der politische Islam nur eine Nebenrolle. Im Parlament sitzen gemäßigte islamische Parteien, die der Gewalt abgeschworen, sich auf den Boden der Verfassung gestellt haben und dem Regime verbunden sind. Gleichwohl wird das religiöse Leben im Land von der Regierung am Leben gehalten. Zum Beispiel mit dem Bau der Jamaat al-Jazar, dem größten Moscheekomplex außerhalb der arabischen Halbinsel, der von einem 265 Meter hohen Minarett und damit dem höchsten der Welt überragt wird. Wer vom Flughafen Algier kommend in die Stadt fährt, sieht den 2020 vollendeten Komplex. Den Zuschlag für diesen Bau hatte 2008 erstaunlicherweise das Büro des Frankfurter Architekten Jürgen Engel erhalten. Der Vertrag war damals in Anwesenheit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und des algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika besiegelt worden. Die Kanzlerin soll sehr froh gewesen sein, einmal nicht Fregatten zu liefern oder Erdgas zu bestellen, sondern eine soziale Aufgabe in Algerien zu befördern. Architekt Jürgen Engel ist sicher, dass man auch als Nicht-Muslim eine Moschee bauen kann. Das kann man in jedem Fall. Man kann auch eine Kirche als Nicht-Christ bauen. Man sollte sicherlich gläubig sein, bis zu einem gewissen Punkt. Alle diese Bauwerke entspringen ja auch einer gemeinsamen Baugeschichte. Für mich war es ganz besonders wichtig, weil es sich um eine Hallenkirchenanlage handelt, wo jeder, der durch die gleichmäßig hohen Säulen eben so eine Art von demokratischer Raumstimmung entsteht. Das fand ich immer sehr viel interessanter als die frühchristlichen und die Renaissance- oder Barockkirchen. Was mich immer sehr interessiert hat, das waren die Hallenkirchen der Gotik. Die waren das gleiche Prinzip. Die hatten auch eine ganz eigenwillige Stimmung. Und die Stimmung dieser Moschee habe ich entwickelt aus großen Moschee in Südspanien. War doch sehr frappiert über die Schönheit und diese Einfachheit dieser Architektur. Die Moschee liegt nah am Wasser in der Bucht von Algier und soll einen ganz neuen Stadtteil heranziehen. Dass es sich bei ihr um ein Prestigeprojekt des in Verruf geratenen Präsidenten Bouteflika handelt und es viele bürokratische Hindernisse zu überwinden hat, erscheint Engel im Rückblick unwichtig. Seit sie in Benutzung ist, soll sie von Gläubigen und auch weniger Gläubigen angenommen worden sein. Ein Ort, an den man gerne geht und der die Zugehörigkeit Algeriens zur arabisch-islamischen Welt unterstreichen soll. واحد كتاب اثنين تليفون ثلاثة طابلة أربعة قهوة Buch, Telefon, Tisch, Kaffee. Auf diesem TikTok-Video erklärt eine weibliche Stimme die Unterschiede zwischen dem Hocharabischen und dem algerischen Dialekt. Hocharabisch ist Amtssprache, in Behörden, Schulen, den Fernsehnachrichten präsent. Der Dialekt, durchsetzt mit französischen Vokabeln und Idiomen der Jugendsprache, beherrscht den Alltag. Ein wesentlicher Faktor des neuen Algerien war die seit den 1970er Jahren betriebene Arabisierung. Sie soll die Abwendung von der französischen Kolonialmacht vollenden, war anfangs aber unpopulär und inkonsequent. Die Algerienkennerin Isabel Wehrenfels von der Berliner Denkfabrik SWP, die auch die Bundesregierung berät, hat beobachtet, dass die Inkonsequenz in der Arabisierung selbst in den Ministerien gepflegt wird. Ich war im Kulturministerium und erhielt mich sehr nett auf Französisch mit der Generalsekretärin. Auf dem Tisch lagen nur französische Dokumente und dann fragte ich mal, sagt sie, nein, natürlich, wir reden hier Arabisch, das ist gerade ein Zufall, dass hier ein französisches Dokument ist. Und dann sprang ihr Telefonbeantworter, das hatte man damals noch an, und der war laut und sie sprach Französisch auf dem Telefonbeantworter, dem Offiziellen ihres Amtes im Ministerium. Und da war sie dann in Verlegenheit, aber ich glaube, bis auf wenige Ministerien ist vieles nicht arabisiert worden. Und das war natürlich auch immer ein Mechanismus, um die Elite als Elite zu erhalten und soziale Mobilität von anderen Gruppen zu verhindern. Und nicht zu unterschätzen ist die Lebendigkeit des Tamazight, der Sprache der Berber. Wiederholt haben sie sich gegen die Nichtanerkennung ihrer Kultur zur Wehr gesetzt und Massenproteste inszeniert. Man ist aufmüpfiger und dann hat man noch seine eigene Kultur und die Sprache wird nicht anerkannt. Daran hat es sich entzündet, aber eben die Aufmüpfigkeit ist das, was den anderen wieder Sorge gemacht hat. Dass diese Kabylei eben traditionell aufmüpfig war, dass da der antikoloniale Kampf besonders stark war. Und es passte einfach nicht zu dieser algerischen Ideologie, die sehr vereinfacht war. Wir sind alles Araber, Muslime. Also das wird nicht so richtig akzeptiert, dass es eigentlich viele Kabylen sich nicht als Araber verstehen, sondern Berber sind. Isabel Wehrenfels stellt auch die Fortschritte der Frauenemanzipation heraus. Die früher verbreitete Praxis der arrangierten Ehen wird von Teilen der jungen Generation in Frage gestellt. Aber naja, man sieht natürlich, dass viele Frauen das nicht akzeptieren, weil immer weniger Frauen heiraten. Die Zahl der Frauen, insbesondere der Gebildeten, die nicht heiraten, wächst. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Ticket für die Freiheit. Also man hat einen Beruf und ab einem gewissen Alter darf man da auch alleine leben. Wobei das schon wieder ein Problem ist, weil natürlich Wohnungen staatlich zugeschrieben werden. Wenn man nicht sehr viel verdient, hat man als alleinstehende Frau keine Chance, eine Wohnung zu bekommen. Und das wird schon noch hingenommen, aber es ist ja, der Irak ist ja ein bisschen die Wiederholung der Revolution. In der Revolution haben Frauen schon eine wichtige Rolle gespielt. Danach waren sie weg, komplett weg und wurden marginalisiert. Es hat sich liberalisiert unter dem Radar. Das heißt, das erste Bild, das, was man so sieht, viele Verschleierte im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, Frauen und viele bärtige Männer und so weiter. Das heißt, man denkt, das gibt einen Eindruck, dass es ein sehr islamisiertes Land geworden ist, auch die Hauptstadt. Aber das ist oft eine Tarnung. Der Schleier schützt im Prinzip das Mehl, erlaubt einiges, wenn sie raus aus dem Haus ist. Der Schleier schützt sie von ihrer eigenen Familie und das öffnet aber viele Freiheiten für sie. Die Turnerin Kilia Namur, die ursprünglich für Frankreich antrat, aber nach einem Streit für Algerien turnt, holte bei der Olympiade 2024 auf dem Stufenbarren mit einer fulminanten Übung Gold. In algerischen Zeitungen wurde fast immer nur ihr Oberkörper gezeigt. Der Schriftsteller Kamel Daoud sieht darin das Fortwirken einer körperfeindlichen Prüderie und ein Symbol mangelnder Gleichstellung der Frau. Die in Deutschland lebende Übersetzerin Fatiha Shalabi, Angehörige einer jüngeren Frauengeneration, widerspricht. Das ist ein großes Vorurteil, das ist völlig falsch. Also ich bin Frau, ich bin auch emanzipiert und ich denke, nee, also die sind nicht unterdrückt. Jede Frau hat die Wahl, also das Recht, ihren Partner zum Beispiel zu wählen. Und Frauen sind sehr gut ausgebildet in Algerien. Mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte in Algerien sind Frauen. Im medizinischen Bereich zum Beispiel mehr als die Hälfte sind Frauen. Die Frauen in Algerien haben die Freiheit, ein Kopftuch zu tragen oder nicht. Okay, gesellschaftlich ist es besser, wenn eine ein Kopftuch trägt. Aber wenn eine das nicht will, dann will die das einfach nicht. Und wenn eine Frau finanziell unabhängig ist, ist gut angesehen in Algerien. Also unterdrückt, das ist falsch. Kamel Daoud ist auch als Kritiker der nordafrikanischen Jungmänner bekannt geworden, die vor allem in der Silvesternacht 2015 in deutschen Städten Frauen bedrängt haben. Dazu meint Chalabi. In 2015 ist ein Gesetz in Kraft getreten und laut dieses Gesetz ist es eine Straftat, wenn ein Mann eine Frau auf der Straße belästigt oder stalkt oder Nachrichten schickt oder beleidigt oder ähnliches. Und sogar erstreckt sich die Strafe von 2 Monaten bis 6 Monaten, also Freiheitsstrafe, oder 500 Euro Geldstrafe. Und wenn die Opfer also jünger als 16 ist, dann verdoppelt sich die Strafe. Rührt Iman Khlev nicht an. Ne touchez pas ça, Iman Khlev. Empörte sich die öffentliche Meinung in Algerien, speziell in den sozialen Medien, aber auch im Staatsfernsehen, als die Teilnahmeberechtigung der Boxerin Iman Khlev auf dem Weg zu ihrer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Zweifel gezogen wurde. Nicht nur von einer unterlegenen Gegnerin, sondern auch von Prominenten wie Elon Musk oder J.K. Rowling. Der Vorwurf, sie sei nicht wie im Pass eingetragen eine Frau, sondern genetisch ein Mann, was den fairen Wettbewerb verzerre. Darüber kann man lange diskutieren, aber es ist bemerkenswert, dass Algerien in Transgender-Fragen nicht gerade die Spitze des Fortschritts, wie ein Mann und eine Frau hinter ihr stand und sie zur Nationalheldin erklärte. Der Schönheitsfehler in den Medien machte nun auch die Runde. Chlefs Kritiker folgten einer zionistischen Verschwörung. Aisha hatte als einer der ersten Songs des RAI ausschließlich französischen Text und brach 1996 dieser Musikrichtung die Bahn in die Hitlisten in Frankreich, in Belgien, in der Schweiz und besonders in Deutschland. Das Lied ist von Khaled Hash Ibrahim, genannt Ashab Khaled aus Oran. Von dort stammt die Musik, die er und andere Sänger und Sängerinnen, ebenfalls Ashab und Ashaba genannt, zu Weltruhm gebracht haben. Der RAI, heute ein staatstragendes Kulturgut. Das war nicht immer so. Gespielt wurde die in den 1920er Jahren von ländlichen Hirten nach Oran importierte Musikrichtung, meist von weiblichen Interpretinnen, zu Hochzeiten und auf Familienfesten, in Bars und Bordellen. Von daher ging es meist um Liebe, Sex und Eifersucht, um alles, was man auch im freieren Oran nicht aussprechen durfte. Trunksucht, Rausch, weibliche Erotik. ورجالك رجال ورافدين البارود الحامية Rimiti, schenk nach, war der Künstlername von Sadia Boudiaf, der berühmtesten Shecha, der alten weisen Frau aus Relisan. 1952 nahm sie bei der Pariser Firma Pathé Marconi ihre erste Schellackplatte auf. Es folgten weitere 54, über 400 Kassetten und 30 Alben bis zu ihrem Tod 2006 in Paris. Sie bezog sich auf die Shabi-Musik, eine wörtlich übersetzt Volksmusik, die insbesondere der legendäre El-Haj Muhammad El-Anka mit hunderten von Titeln etabliert hat. Die war anders. Klassisch hieß, langsamer Rhythmus und breite Intonation, wohlgesetzte Worte, strenge Regeln für ein ausgesuchtes Publikum im Konzertsaal und zu offiziellen Festen. Rai war von allem das Gegenteil. Musik für die Armen und Randständigen. Vulgär, schnell, hedonistisch, anti-autoritär, verboten und elektrisch verstärkt. Die volkstümliche Szene aus dem freizügigen und rauen Oran eroberte die Welt. Der RAI begleitet und spiegelt Algeriens rebellische Geschichte im 20. Jahrhundert. Und bemerkenswert ist, dass er einheimische wie Siedler begeisterte. In den Hafenbars der Kolonialzeit wurden der spanische Flamenco und Chansons aus dem Mutterland in einem sehr eigenen mediterranen Melting Pot adaptiert. Später trieb der RAI auch den antikolonialen Aufstand von 1945 bis 1962. Und wichtig war er auch für die schleichende Jugendrevolte seit den 1980er Jahren bis heute. Mit ihrer jüngsten erfolgreichen Welle scheint es arabischer Musik gelungen zu sein, anschlussfähig für die Weltmusik zu werden, aber auch sie selbst zu bleiben. Es sind fremdklingende Vierteltöne, ein starker Drive, das Wechselspiel der Vokalisten mit dem Orchester, der große Spielraum für Improvisation, die spezielle Instrumentierung mit Trommelschlägen, Flötenläufen und Violinschmalz, mit Oud, Akkordeon, Gitarren und Klavierpassagen. Dem religiös inkorrekten Rai war es in den 1990er Jahren in Algerien buchstäblich an den Kragen gegangen, als der mörderische und unübersichtliche Showdown zwischen dem Militärregime und dem bewaffneten Arm der Islamischen Heilsfront zigtausende Menschenleben forderte. Ein prominentes Opfer war der beliebte Sänger Hasni Shakroon, genannt Ashab Hasni, der als Vertreter des Rai Love die sexuelle Frustration der algerischen Jugend anzusprechen gewagt hatte. Am 29. September 1994 wurde er in Oran auf offener Straße von einem Killerkommando ermordet. Auch der kabilische Sänger Lwanas Matoub fiel den Fanatikern 1998 zum Opfer. توشميك ذيان جرثو يثيك الصمار يسميك تنتك مدن لعموميك فرحان غرغرصان ذ العواشر عيلاك قريبة ثيسبن جرسنا ثفرقان حذري هتنا قرض الشفار ذيك جفر قير المحبان ذيك سكوش برولك يسمدك جوم ويهوان دفك أسفل فرحيك جفر قير المحبان ذيك سكوش برولك يسمدك جوم ويهوان دفك أسفل فرحيك نغد شفيك الغربة وفي ظلم تهنك غفيك خوضت غرض بالدريان عقش انتني غلاني. Lwanas Matoub war eine Ausnahmeerscheinung nicht nur der algerischen Musik, sondern auch der Politik. Der 1956 in der Kabylei geborene Sänger, Poet und Intellektuelle, dessen mit der Mandoline begleitete Lieder so gut wie jeder kannte, war ein bekennender Atheist. Er trat für eine klare Trennung von Politik und Religion ein. Und im Kampf für die kulturelle Autonomie der Kabylei war er eine Führungsfigur der oppositionellen Berberbewegung. Schon seine erste Platte, Isem 1978, war ein großer Erfolg. Nicht zuletzt die in diesem und weiteren Alben geübte Kritik an der politischen Klasse machte ihn so populär und deshalb zur Zielscheibe des Hasses der Islamisten, die ihn auf die Todesliste setzten. 1988 schoss ihm ein Polizist in den Kopf. Lwanas überlebte nur knapp. 1994 entführte ihn der bewaffnete Arm der Islamisten. Massive öffentliche Proteste bewirkten seine Freilassung. 1998 geriet er mit seiner Frau Nadia Matoub in einen Hinterhalt und wurde in einem Kugelhagel getötet. Die Dschihadisten bekannten sich zum Mord an ihm, der alles verkörperte, was sie hassten und zerstören wollten. Aber die Massen, die sich vor dem Krankenhaus einfanden, wo er im Todeskampf lag, und zu Zehntausenden zu seiner Beerdigung in einem Feigenhain gegenüber von seinem Geburtshaus in Thawriyath Musa erschienen, beschuldigten die Regierung des Mordes an dem Rebellen. Die genauen Umstände und Auftraggeber seines Todes sind nie geklärt worden. Bei den Aufmärschen des Hirak wurden Lwanas Lieder erneut angestimmt. So gut wie jeder kannte sie noch und stimmte ein. Der Rai hat sich nicht grundsätzlich als politischer Protest verstanden. Die globale Popkultur nimmt lokale Stile auf wie ein Staubsauger und wandelt sie in weltmusikkompatible Hybride um. Man übertreibt nicht, wenn man den algerischen Raï mit dem Tango, dem Blues, dem Jazz und Hip-Hop in die Reihe jener Musikstile stellt, die von sehr lokalen Ausgangspunkten um die ganze Welt gegangen sind. Die Interpreten sind alle bei Facebook und YouTube zu finden. Die algerische Musikgeschichte ist in einem Dutzend von Samplern dokumentiert und wird durch Musik- und kulturwissenschaftliche Abhandlungen nobilitiert. Nach der weltweiten Anerkennung machte auch das algerische Regime seinen Frieden mit dem Raï. Der Preis für diese Popularisierung in Algerien könnte seine Entpolitisierung sein. Doch außerhalb Algeriens haben sich neue Formen musikalischer Selbstbehauptung entwickelt. Dies gilt gerade auch für die Beurre, die zweite bis vierte Generation der Einwanderer in Frankreich, die den Raï für die speziellen Gegebenheiten und Härten der französischen Vorstädte aufbereitet hatte. Etliche Raï-Bands wurden dort gegründet, die Stile vermischten sich. Der wohl bekannteste Repräsentant der zweiten Einwanderergeneration ist Rachid Taha, 1958 in Oran geboren und mit 10 nach Frankreich gekommen. Dort gründete er 1981 in einem Außenbezirk von Lyon die Band Carte de Séjour, das heißt zu Deutsch Aufenthaltsgenehmigung, womit der prekäre Status der Beurs angesprochen ist und eine Musik, die nicht zwischen den Stühlen sitzen bleiben, sondern einen ganz originären dritten Stuhl besetzen wollte. Ironisch coverte er das Chanson von Charles Trenet, Douce France, süßes Frankreich. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Wie sind die Chancen der Versöhnung zwischen Frankreich und Algerien, zwischen den Menschen beider Nationen, die so eng beieinander gelebt haben und immer noch leben, zwischen den politischen Eliten, die auf die Gegner einer solchen Aussöhnung Rücksicht nehmen zu müssen meinen, und zwischen den Jungen, die mit dem Algerienkrieg eigentlich nichts mehr zu schaffen haben könnten? Ist, womöglich nach dem Vorbild der deutsch-französischen Aussöhnung, die der Unterstützung der algerischen Unabhängigkeit nicht im Wege stand, eine franco-algerische Verständigung denkbar, möglich, schon auf dem Weg? Der Künstler Kader Atia spricht vieldeutig von Repair, Reparatur, Restitution, Wiederangleichung. Sein Leben bewegt sich zwischen Algerien, Frankreich und Deutschland. Geboren 1970 in der Vorstadt Dugny im Departement Seine-Saint-Denis als Kind algerischer Einwanderer, ist er im familiären Hin und Her über das Mittelmeer aufgewachsen. In Paris studierte er Kunst und gründete La Colonie, einen transkulturellen, transdisziplinären und generationsübergreifenden Ort der Debatte. Seit einiger Zeit lebt er mit seiner Familie überwiegend in Berlin, wo er 2022 die dortige Biennale kuratierte. Sein Ziel? Begegnungen zwischen westlicher und nicht-westlicher Welt in einer emblematischen Zeit ihrer Geschichte herbeiführen, sei sie grausam oder ruhmreich gewesen. Doch über diese Gegenüberstellungen hinaus geht es in diesem Werk darum, eine Lesart von Existenz durch Universalität zu finden, statt durch eine bipolare Konfrontation zwischen westlicher und nicht-westlicher Welt. Reparieren beinhaltet für Atia die Sichtbarmachung von Wunden und die Anerkennung traumatischer Erfahrungen, aber eben auch Erholung und Heilung, genau wie künstlerische Aneignung und Wiederaneignung. und das zielt eben nicht auf oberflächliche Harmonie ab. Die Wiederherstellung zerfetzter oder hässlicher Gesichter von Versehrten aus dem Ersten Weltkrieg durch Schönheitschirurgie, eine Installation, mit der Attia auf der Documenta 13 im Jahr 2012 bekannt wurde, sollte Wunden übertünchen und ein Duplikat des alten Selbst herstellen. Attia demonstriert, wie man anders mit Wunden umgeht. Nicht indem man sie verbirgt, sondern indem man sie als Geschichtszeichen anerkennt. Die Zertrümmerung eines Gegenstandes nicht zu kaschieren, sondern zu markieren und hervorzuheben. So macht man die Vergangenheit eines Artefakts, seine Zerstörung, das Zeugnis davon und das Entstehen eines neuen Artefakts oder umfassender einer Wirklichkeit bewusst und schafft eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Verlust eines Dings wird weder geleugnet noch überdeckt. Er wird im Akt der Reparatur dreifach aufgehoben, nämlich aufgenommen, aufbewahrt und transformiert. In einer Installation in Berlin hat sich Kader Attia mit dem Problem der Restitution befasst. Im Video »The Objects Interlacing« spricht er mit Fachleuten über während der Kolonialzeit gewaltsam geraubte Kulturgüter. Dabei entfalten sie ein Verständnis von Restitution als einer Praxis der Reparatur, die weit über die bloße Rückgabe geplünderter Objekte an ihren Ursprungsort hinausgeht. Im Pariser Musée de l'Homme liegen Tausende von Relikten aus der Kolonialzeit, darunter Schädel, die ein algerischer Forscher entdeckte. Sie stammen von enthaupteten arabischen Kriegern, die während einer Schlacht im Jahr 1849 ihr Leben verloren. Der französische Präsident wollte diese anlässlich einer Staatsvisite bei seinem Amtskollegen Tebboune in Algier restituieren. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Artefakten, die aus Algerien ins Mutterland transferiert wurden. Die politische Rechte stemmt sich gegen eine umfassende Restitution. Der damalige Vorsitzende der Republikaner der konservativen Partei in Frankreich setzte dazu im Frühjahr 2024 einen zynischen Kommentar ab. Ein Liebesdienst für Algerien. Wir müssen alles zurückgeben, das Gute und das Schlechte. Kriminelle, Straftäter, illegale Einwanderer, OQTF. OQTF. So lautet die behördliche Abkürzung für Staatsangehörige, deren Ausweisung aus Frankreich verfügt worden ist. Algeria raus. Der Tweet ist ein Zeichen der Unversöhnlichkeit, die vor allem bei den Nachkommen der 1962 aus Algerien repatriierten Siedler für Beifall sorgen soll. Sie sehen in der Massenemigration über das Mittelmeer einen von der Regierung geduldeten und geförderten Bevölkerungsaustausch. Diese zynische Verschwörungstheorie belastet das französisch-algerische Verhältnis schwer und verkennt völlig die schwierige Lage vieler junger Menschen in Algerien. Rachid Weisser hat dafür die Formel der 3H: Haitist, Hogra, Haraka. Haitisten von arabisch Haït, Mauer, sind Arbeitslose, die den ganzen Tag über an Mauern lehnen und auf eine Beschäftigung, vielleicht ein kleinkriminelles Geschäft, warten. Hogra meint ein ohnmächtiges Gefühl der Demütigung durch die oft korrupte Staatsmacht und der Gängelung durch die Polizei. Haraka, von arabisch verbrennen, ist ein Codewort für die illegale Emigration über das Meer. Den Alltag bestimmen Bastelexistenzen. Es gibt ein Phänomen, dass sie basteln deren Leben. Ja? Sie basteln deren Leben, indem sie auch Wege finden, kaufen zu und verkaufen. Dann entsteht das Phänomen des Trabendos. Trabendo ist aus dem Spanischen, das heißt, man handelt mit Sachen, die auf dem algerischen Markt selten sind oder als Luxusprodukte. Man geht einfach über die Grenze nach Marokko oder in die Türkei, holt sich Parfüms, Zigaretten, Frauenunterwäsche und alles, was so begehrt ist auf dem algerischen informellen Markt, und davon leben sie. Und sie finden viele Wege, um ihr Leben doch zu meistern, zumindest das Minimum zu haben und zum Überleben, muss man dazu sagen. Es gibt ein sehr lebendige Nachtleben in Algier. Das ist faszinierend, was da alles zu finden ist. Es gibt auch so Discos für Jugendliche, die das sich nicht leisten können, ein bisschen außerhalb von Algier. Es gibt auch Luxusdiscos in großen Hotels, wo die Kinder der Generäle hingehen, aber das ist so wie in Frankfurt langweilig halt. Aber außerhalb sind kreative Discos, Nachtleben, Musik, vor allem wenn es am Meer ist und so. Auch zum Teil Drogen und Trinken, ja, wenn das andere Teil dann sich in Moscheen befindet. Also zwei Medikamente für diese aussichtslose Jugendliche. Encaissé de qui j't'en ai bon casse. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le mic qui les fait danser. Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le mic qui les fait danser. J'veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'chanterai le quartier toute ma vie, même si j'fais le tour du monde. J'veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'chanterai le quartier toute ma vie, même si j'fais le tour du monde. Wie sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Algerien heute? Außenministerin Annalena Baerbock forderte ihren algerischen Amtskollegen anlässlich eines Besuchs in Berlin 2023 auf, Russland als Aggressor zu benennen. Da kam dessen Präsident allerdings gerade von einem Staatsbesuch in Russland, wo er mit Putin eine vertiefte strategische Partnerschaft vereinbart hatte. Algerien steht mit anderen Staaten des sogenannten globalen Südens eher auf russischer Seite, wenn auch mit einer gewissen Vorsicht. Das Land profitiert vom Gasboykott und steigenden Gaspreisen, ist aber ebenso auf Getreidelieferungen aus der Ukraine angewiesen und leidet unter steigenden Lebensmittelpreisen auf dem Weltmarkt. Russland ist der vorrangige Waffenlieferant Algeriens, das zugleich auf Technologieimporte aus Europa und den USA angewiesen ist. Das gehört zur Tradition seit 1962, als sich das unabhängige Land an der Sowjetunion und auch an China orientierte, die als antiimperialistische Mächte auftraten und die Blockfreien umwarben, für die eine Zeit lang Algerien in vorderster Reihe stand. Wenn die Vergangenheit so schwer lastet, kann es da nicht wenigstens eine gemeinsame Zukunft geben? Im Februar 2024 hat der amtierende Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck einen Besuch in Algerien gemacht. Die Tagesschau war dabei. Algerien ist zweitgrößter Erdgaslieferant der EU, gleich nach Norwegen. Inmitten der Sahara liegen riesige Ressourcen. Das Land will nun aber auch grünen Wasserstoff herstellen. Zur Herstellung von grünem Wasserstoff braucht es viel Energie, bestenfalls erneuerbare. Und die hat Algerien potenziell durch viel Sonnenschein. Noch fehlt aber die nötige Infrastruktur. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wirbt bei einem Besuch für den gemeinsamen Aufbau. Im Mittelpunkt der Gespräche steht eine teils schon bestehende Pipeline, die grünen Wasserstoff aus Nordafrika bis nach Deutschland leiten soll, wo der dringend gebraucht wird, um Kohle und Erdgas zu ersetzen. Algerien ist so... Irgendein kluger Mann hat es so beschrieben, wie dieser große Junge im Schulhof, mit dem keinen spielen will. Ja? Man hat Respekt vor diesem Land, weil eigentlich viel mächtiger als die Nachbarländer. Man braucht diesen Land, man kann deswegen ihn nicht komplett isolieren. Und man muss aber die Bundesrepublik gerade, man muss gesellschaftliche Angebote machen. Also ein Angebot für dieses Land, für die gesamte Gesellschaft und nicht nur so Kleinhandel zwischen zwei Regierungen. Man muss diese Bevölkerung auch eine Perspektive anbieten, inklusive eine starke Nähe zur Europäischen Union, eine starke Inklusion im europäischen Markt und Ähnlichem. Und das kann ein sehr guter Partner werden. energiemäßig und so weiter wissen wir, dass das Land sehr wichtig und sehr interessant für europäische Pläne, für deutsche Pläne, für Energiewende. Aber man muss das koppeln mit einer Industrialisierung, die wahrscheinlich Perspektiven für die Gesellschaft anbietet. Eine kleine Chance böte die ökologische Vernunft. Dazu müsste sich Algerien von seiner fossilen Vergangenheit verabschieden und auf die Herstellung und Lieferung von grünem Wasserstoff umsteigen. Deutschland, Frankreich und andere Nationen müssten Algerien helfen, eine lebenswerte Zukunft für seine Jugend, und das ist die Hälfte der Bevölkerung, zu schaffen. Also nicht Abschottung mit altem Hass, sondern Zuversicht in eine gemeinsame transmediterrane Zukunft. Wie oft ist dieser Traum geträumt worden? Natürlich ist es ein Moment, in dem man bessere Beziehungen aufbauen kann, engere zu einem Staat, der offen ist für Beziehungen mit anderen Staaten. Und wo diese ganze Frage des grünen Wasserstoffs, wenn man denn darauf setzt, sicherlich ein Thema ist und es in Algerien großes Interesse gibt. Ich bin mir einfach nicht sicher, wie schnell Algerien beim Umsetzen ist, wie entschieden aufgrund der Frage des politischen Willens. Und es ist sicher kein einfacher Partner, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Partner. Man kommt nicht an Algerien vorbei und es ist auch sicherlich nicht ganz schlau, wenn die Europäer sagen, alles ist einfacher mit Marokko. Wir setzen jetzt nur auf Marokko, weil man dadurch letztlich auch diese Konkurrenz befeuert, ohne dass man es aktiv will. Und es ist sicher sinnvoll zu versuchen, über sowas wie dezentralisierte Wasserstoffproduktion Algerien stärker an Europa zu binden. Und dann kann man natürlich nur hoffen, dass alles, was dezentralisiert ist, auch in Algerien mehr Akteure ins Spiel bringt. Aber ich glaube, ich würde jetzt nie so weit gehen zu sagen, dass diese Art von Kooperation positive Folgen für Demokratisierung hat. Macht sich Deutschland damit nicht aus Rohstoffhunger von der nächsten Diktatur abhängig? Algerien ist keine Diktatur. Also normale Menschen wie ich können ihre Meinungen frei äußern. Der Bund ist nicht von allen geliebt, von 100% der Algerier geliebt. Also es gibt viele, die ihn nicht mögen. Und man kann das normal auf Facebook oder auf der Straße äußern. Staatspräsident Tebboune gilt als Marionette des Establishments. Zu seiner Wiederwahl erschienen nur gut ein Drittel der Wahlberechtigten. Nennenswerte Konkurrenz hatte das Regime nicht zugelassen. Ein autoritärer Regime, ohne das als Diktatur mit Durchherrschung zu bezeichnen. Also der hat immer wieder Möglichkeiten, für unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft sich doch zu äußern. Und ein Regime, was ein Erbe vom Kolonialkampf, also organisiert ähnlich wie im Kolonialkampf. Und so ist das auch diese Struktur geblieben. Und Gewalt war von der ersten Stunde an das wichtigste Element dieser Partei. Und so ist sie auch geblieben bis heute. Eine Diktatur, wie man sie aus Russland, Nordkorea oder auch Vietnam kennt, ist Algerien also nicht. Aber es gibt, wie Amnesty International zu Recht moniert, schwere Verstöße gegen die Menschenrechte. Die Medien sind nicht frei, Gewaltenteilung und Parteienwettbewerb fehlen. Und doch, seit dem Aufstand der Jahre 2019-2020 ist das autoritäre Regime weniger wirksam und es muss weicher reagieren, um einen neuen Aufstand zu vermeiden. Die Art und Weise, wie sich der bald 80-jährige Abdelmadjid Tebboune im September 2024 wiederwählen ließ, erinnert sehr an die Starrköpfigkeit seines Vorgängers Bouteflika. Algerierinnen und Algerier erleben einen Schwebezustand, der sich in zwei Richtungen entwickeln kann. Mehr oder weniger Freiheiten. Und zwar weniger in den oberen politischen Etagen, mehr im Alltagsleben. So hat jedenfalls Fatiha Shalabi bei ihren Besuchen in den letzten Jahren eine neu gewonnene Leichtigkeit im Alltag registriert, indem sich auch Mädchen und junge Frauen ungezwungener bewegen können. Das bestätigt Architekt Jürgen Engel, wenn man einmal den Eindruck anfänglicher Distanz und eines gewissen Misstrauens überwunden hat. Die Menschen nähern sich einem sehr schnell, aber die gucken erst mal und dann hinterher wird es aber dann auch sehr eng und auch ehrlich. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich da gemacht habe. Es kommt also nicht nur auf die politischen und wirtschaftlichen Eliten an. Die sogenannten einfachen Leute müssen sich begegnen. Und Algerien ist ein traumhaft schönes Land mit wunderbaren Menschen. Mit Air Algérie oder Lufthansa ist man in gut 2,5 Stunden auf dem Flughafen Houari Boumediene in Algier. Anders als die beiden maghrebinischen Nachbarländer ist Algerien nicht auf Massentourismus mit Ballermannstränden eingestellt. Und der Anteil der Einnahmen aus dem Tourismus liegt unter 1% des Bruttosozialprodukts. Eher ist Algerien ein Land für geführte Touren und Gruppenreisen, von denen, das versprechen die Veranstalter zu Recht, unvergessliche Bilder in Erinnerung bleiben werden. 1200 Kilometer Mittelmeerküste, das Atlasgebirge, einige der schönsten Teile der Sahara, Araber, Berber und Kabilen, Tuareg und Europäer bilden eine bunte Sprachen- und Stammeskomposition. Entsprechend vielfältig war die kulturhistorische Entwicklung mit ihren Monumenten aus einer Zeitspanne von mehreren Jahrtausenden. Von den Felsmalereien der Prähistorie über das klassische Altertum der Numider und Römer bis zur muslimischen, türkischen und französischen Epoche. So preist ein Tourenveranstalter Algerien an. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes findet man immer noch Reisewarnungen. Aber nach dem Ende der Schwarzen, der 1990er Jahre, hatten die Einreisen zugenommen, um dann mit der Pandemie wieder stark einzubrechen. Jetzt geht es langsam wieder aufwärts. 1,6 Millionen Reisende sind 2023 nach Algerien gekommen. Die meisten Besucher des Landes bevorzugen den Süden, in der Sahara, wo die Sicherheitslage immer noch prekär ist. Tibaza heißt eine kleine Ortschaft an der algerischen Mittelmeerküste, rund 50 Kilometer westlich von der Hauptstadt. Berühmt ist die von den Phöniziern gegründete Siedlung durch Ruinen aus der Römerzeit, als dort die Flotte vor Anker lag, Waren umgeschlagen wurden und sich frühe Christen ansiedelten. Kaum jemand hat seinen Sehnsuchtsort so poetisch verdichtet wie Albert Camus in der Erzählung Nos von 1936. Im Frühling wohnen in Tibaza die Götter. Sie reden durch die Sonne und durch den Duft der Wermutsträucher. Durch den Silberkürass des Meeres, den grellblauen Himmel, die blumenübersäten Ruinen und die Lichtfülle des Steingetrümmers. Zu gewissen Stunden ist das Land schwarz vor lauter Sonne. Vergebens suchen die Augen mehr festzuhalten als die leuchtenden Farbtropfen, die an den Wimpern zittern. Der herbe Geruch der Kräuter kratzt in der Kehle und benimmt in der ungeheuren Hitze den Atem. Stets kommt der Augenblick, wo man eine Landschaft zu viel gesehen hat, wie es andererseits lange braucht, bis man sie genug gesehen hat. Gebirge, Himmel und Meer sind wie Gesichter, deren Öde oder Pracht man nicht durch Sehen entdeckt, sondern durch Schauen. Indessen muss jedes Gesicht sich irgendwie erneuern, sonst sagt es uns nichts mehr. Wir beklagen uns, dass wir zu rasch ermüden, statt dankbar zu staunen, dass wir die Welt nur zu vergessen brauchen, um sie wie neu zu empfinden. Habe ich Ihnen Algerien in 3 Stunden einer langen Nacht ein wenig schmackhaft machen können? Das Land hätte es verdient. Meine Gefühle bleiben ambivalent zwischen Sehnsucht und Bitterkeit. Auch als Landesfremder kann ich nachvollziehen, wie sich Elin Cixous, die große feministische Schriftstellerin, an das Land erinnert, wo sie 1937 als Tochter eines sephardischen Juden und einer deutschen Mutter geboren und aus dem sie 1962 vertrieben wurde. Es ist, als gäbe es etwas, das stärker ist als Krieg. Verdrängung, Vergessen, Ressentiment als das Jahrhundert des Missverstehens. Etwas, das sanfter, älter, körperlicher und freier ist. Eine Kraft, die sich unabhängig von allem Kampf übers Eifern, Fordern, Vorwerfen hinwegsetzt. Ich nenne sie die Algérians. Das war Glanz und Elend einer kolonialen Befreiung. Eine lange Nacht über Algerien von Klaus Leggevi. Es sprachen Hildegard Meyer, Philipp Scheppmann, Jonas Beck und der Autor. Für den guten Ton sorgte Christoph Bette. Die Regie hatte Claudia Mützelfeld. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den Schriftsteller Hans Fallada, den großen Sozialchronisten Deutschlands in der Weimarer Republik. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.